Es war einmal eine Zeit, da hatten Götter in der Stadt gewohnt. Jetzt liegt Raphael im Pantheon begraben. Ein Halbgott noch, ein Glückskind Apolls. Doch wie traurig, was später sich ihm an Leichnamen gesellte. Ein Kardinal vergessener Verdienste, ein paar Könige, ihre mit Blindheit geschlagenen Generale, in der Karriere hochgediente Beamte, Gelehrte, die das Lexikon erreichten, Künstler akademischer Würden. Wen schert ihr Leben? Die Reisenden stehen staunend im antiken Gewölbe und blicken verlegenen Antlitzes zum Licht empor, das durch das einzige Fenster des Raumes, die runde Öffnung in der einst mit bronzenen Ziegeln gedeckten Kuppel, wie Regen auf sie fällt. Ist es ein goldener Regen? Danae lässt sich von Cook und vom italienischen Staatsverband für den Fremdenverkehr wohl führen, doch Lust empfindet sie nicht. So hebt sie auch nicht ihr Kleid, den Gott zu empfangen. Perseus wird nicht geboren. Die Meduse behält ihr Haupt und richtet sich bürgerlich ein. Und Jupiter? Weilt er, ein kleiner Pensionär, unter uns Sterblichen? Oder haust er hinter Mauern am Stadtrand, in die Irrenanstalt gesperrt und von neugierigen Psychiatern analysiert, in die Gefängnisse des Staates geworfen? Der Tod in Rom. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Wolfgang Köppen. Musik: Hermann Kretschmar. Bearbeitung und Regie: Leonhard Koppelmann. Erster Teil. Falsch klang die Musik. Sie bewegte ihn nicht mehr. Fast war sie ihm unsympathisch, wie die eigene Stimme, die man auf ein Tonband gefangen zum ersten Mal aus dem Lautsprecher hört und denkt, das bin nun ich? Dieser aufgeblasene Gag, dieser Lügner, Gleisner und eitle Fant? Das ist nicht der unheimliche Wind in den Bäumen. Nicht das Gespräch, das Kinder am Abend mit dem Dämon führen. So ist die Furcht vor dem Dasein nicht, sie ist nicht so maßvoll. Sie ist bei weitem nicht so wohltemperiert, inniger quält sie. Die uralte Angst, sie erbebt vor dem Grün des Waldes, vor der Himmelsweite, vor den Wolken, die ziehen. Dies hatte Siegfried singen wollen. Es war ihm ganz und gar misslungen. Und weil seine Kraft nicht ausgereicht hatte, fühlte er sich nun schwach und verzagt. Er hätte weinen mögen. Doch Kürenberg war guten Mutes und lobte die Symphonie. Siegfried bewunderte Kürenberg, wie er den Noten diente und mit dem Taktstock herrschte. Kürenberg weiß und versteht so viel. Und ich habe wenig gelernt und bin ihm in der Theorie unterlegen. Kürenberg glättete, gliederte, akzentuierte Siegfrieds Partitur. Und was Siegfried wehe Empfindung war, das Suchen eines Klangs, eine Erinnerung an einen Garten vor aller Geburt, eine Annäherung an die Wahrheit der Dinge, die nur unmenschlich sein konnte. Das wurde unter Kürenbergs dirigierender Hand human und Licht. Eine Musik für gebildete Zuhörer. Es klingt fremd und enttäuschend. Variationen über den Tod und die Farbe des Oleanders hatte Siegfried seine erste größere Arbeit genannt. Ein Septett, das nicht aufgeführt wurde. Er hatte in der ersten Fassung an den Tod der Großmutter gedacht, der einzigen Person in seiner Familie, die er geliebt hatte. Vielleicht, weil sie so still und fremd durch das vielbesuchte, von Marschstiefeln widerhallende, laute Haus meiner Eltern gegangen ist. Und wie glänzend und traurig war ihre Einäscherung. Die Großmutter war die Witwe eines Pastors. Und hätte sie zuschauen können, es wäre ihr nicht recht gewesen, mit wie viel Technik und Komfort, wie hygienisch und bequem, wie kaltschnäuzig und gewandt gepredigt sie aus der Welt geschafft wurde. In der zweiten Fassung des Septetts aber hatte Siegfried mit seinen 7 Instrumenten etwas Allgemeineres, Zwielichtiges ausdrücken wollen. Geheimen Widerstand, blinzelnde, unterdrückte, romantische und brüchige Gefühle. Es war Siegfrieds Auflehnung gegen seine Umgebung, gegen das Kriegsgefangenencamp, den Stacheldrahtzaun, die Kameraden, deren Gespräche ihn anödeten, den Krieg, den er seinen Eltern zuschrieb. Er hatte Kürenberg, einen früher auch zu Hause bekannten Dirigenten, gebeten, ihm Beispiele der Zwölftonmusik zu senden, einer in Siegfrieds Jugendreich unerwünschten Kompositionsweise, die ihn allein schon deshalb anzog, weil sie von den Machthabern verfemt war. Den gehassten militärischen Erziehern, dem gefürchteten Onkel Jude Jahn, diesem mächtigen Manne, dessen düsteres Konterfei in verabscheuter Uniform über des Vaters Schreibtisch gehangen hatte. Kürenberg hat mir das Werk von Schönberg und Webern mit einem freundlichen Brief in das Lager geschickt. So war diese Musik für Siegfried eine neue Welt. Ein Tor, das ihn aus einem Käfig ließ. Nicht allein aus dem Stacheldrahtpferch der Kriegsgefangenschaft, nein, aus bedrückenderer Enge. Und ich krieche nicht zurück unter das Joch. Der Krieg ist verloren. Und ich wenigstens bin befreit worden und beuge mich nicht länger den Anschauungen der Sippe, in die geboren zu sein ich immer nur entsetzlich gefunden habe. Ein Graben zieht sich um das Pantheon und war einmal eine Straße, die vom Tempel aller Götter zu den Thermen des Agrippa führte. Das römische Weltreich brach zusammen. Verfall deckte den Graben zu, Archäologen hoben ihn aus. Mauerrümpfe ragen verwittert moosbewachsen hervor, und auf den Stümpfen hockten die Katzen. Katzen gab es überall in Rom. Sie waren die älteste Familie der Stadt, ein stolzes Geschlecht, wie die Orsini und die Colonna. Sie waren wahrlich die letzten echten Römer. Aber diese hier waren Gestürzte. Kinder scharten sich um sie und neckten die Katzen. Eine alte Frau wandelte mühsam am Stock und brachte den Katzen Speise. Eine eklig durchfeuchtete Zeitung umschloss den Fraß. Fischköpfe waren es. Die Katzen knurrten und fauchten sich an. Die alte Frau warf das Mitgebrachte in den Graben. Abgemesserte Häupter der Meerleichen, gebrochene Augen, verfärbte Kiemen, opalisierende Schuppen stürzten unter die schweifschlagende, mauzende Meute. Aas, ein scharfer Geruch von Ausscheidungen, von Sekret, von Fortpflanzungsgier, ein süßer von Altersfäulnis und Eiter stieg in die Luft und vermischte sich mit den Benzindünsten der Straße und dem frischen, anregenden Kaffeeduft aus der Espresso-Bar an der Ecke der Piazza della Rotonda. Die Katzen ballten sich um den Abfall. Es ging um ihr Leben. Die Katzen waren ausgesetzt zu Hunderten. Sie sind hungrig zu Hunderten. Sie waren geil, schwanger, kannibalisch. Sie waren krank und verloren und so tief gesunken, wie man als Katze nur sinken kann. Ein Kater mit mächtigem Schädel, schwefelgelb und kurzhaarig, herrschte böse über die Schwächeren. Er tatzte, er teilte zu, er nahm weg. Er trug die Schrammen der Machtkämpfe im Gesicht. Die Kinder nannten den Kater zärtlich Benito. Ich bin glücklich. Ich rede es mir ein. Ich bin ja in Rom. In Rom. In Rom. Ich sitze in Rom draußen vor der Espresso-Bar an einem Aluminiumtisch an der Ecke Piazza della Rotonda und trinke einen Schnaps. Ich trinke ihn, weil ich bei Hemingway gelesen habe, man trinke ihn in Italien. Ich will lustig sein. Aber ich bin nicht lustig. Mich grämt etwas. Vielleicht grämt mich die elende Katzenschar. Niemand sieht Armut gern. Und hier kann man sich nicht mit Pfennigen loskaufen. Ich weiß da nie, was ich tun soll. Ich gucke weg. Es machen viele, aber mich quält es. Ich heiße Siegfried Pfaffrath. Ich weiß, es ist ein lächerlicher Name. Aber der Name ist auch wieder nicht lächerlicher als viele andere. Warum missachte ich ihn so sehr? Ich habe ihn mir nicht ausgesucht. Ich rede gern schamlos drein, aber ich schäme mich. Ich gebe mich respektlos und sehne mich danach, achten zu können. Ich bin Tonsetzer. Das ist, schreibt man nicht für das große Wunschkonzert, ein Beruf so lächerlich wie mein Name. Siegfried Pfaffrath erscheint nun in Konzertprogrammen. Warum wähle ich kein Pseudonym? Ich weiß es nicht. Hänge ich gar an diesem gehassten Namen? Bleibe ich an ihm hängen? Lässt mich die Sippe nicht los? Ein großes Automobil, lackglänzend, schwarz, geräuschlosen Getriebes, spiegelblank und undurchsichtig die Fenster, war vor dem Pantheon vorgefahren. Der Wagen sah wie ein Gesandtschaftsauto aus. Der Botschafter Plutos. Der Minister der Hölle oder des Mars mögen drinnen auf schwellenden Polstern sitzen. Siegfried, der auf der Piazza seinen Schnaps trank und träumte, las, hinüberblickend und ein Geschehen betrachtend, das er wohl wahrnahm, doch nicht bemerkenswert fand, die Schrift auf dem Nummernschild für arabische Zeichen. Vielleicht ein Prinz aus den Märchen der Tausend und einen Nacht. Ein vertriebener König. Der braungesichtige Chauffeur in militärähnlicher Livree sprang vom Steuersitz, riss die Tür des Coupés auf und hielt sich dicht, dienstbereit, adjutantisch beflissen hinter einem Mann, der in einem bequemen, grauen Anzug gehüllt war. Der Anzug ist aus englischem Flanell und wohl von einem guten Schneider gearbeitet. Aber auf dem gedrungenen Körper des Mannes erinnert der Anzug an eine gebirglerisch-bäurische Lodentracht. Der Mann hatte borstiges, kurzgeschorenes, ergrautes Haar und trug eine große, dunkle Sonnenbrille, die ihm ein allerdings gar nicht bäuerisches, viel eher ein geheimnisvolles, listiges, weit hergereistes, chordiplomatisches oder verwegen steckbrieflich gesuchtes Aussehen verlieh. Ist der Odysseus, der die Götter besuchen will? Er war nicht Odysseus, der verschlagene König Ithakas. Dieser Mann war ein Henker. Siegfried hatte seinen Onkel Judian, vor dem er sich als Kind gefürchtet hatte, seit 13 Jahren nicht getroffen. Er erinnerte sich nur noch undeutlich an den im Lande gefürchteten mächtigen Tribunen. So erkannte Siegfried, inzwischen in die Freiheit entkommen, nach Hemingway Grappa trinkend, über den römischen Platz und seine Musik meditierend, Gottlieb Judian nicht. Und er ahnte nicht einmal, dass dies Ungeheuer in Rom erschienen und im Begriff war, von den Toten aufzuerstehen. Siegfried bemerkte nur beiläufig und mit unwillkürlichem Schauder einen korpulenten, vermutlich wohlhabenden, in der Welt etwas vorstellenden und unsympathischen Fremden, der den Kater Benito an sich lockte, ihn am Genick packte und das Tier unter dem Gekreisch der Kinder in sein nobles Auto trug. Lautlos glitt das große schwarze Automobil vom Platz, und Siegfried sah flüchtig in der Sonne des Nachmittags die arabische Schrift auf seinem Nummernschild funkeln, bis sie plötzlich, eine Wolke trat vor die Sonne, in Staub und Dunst sich auflöste und verschwand. Dissonanzen, einander feindliche, unharmonische Klänge, ein Suchen ohne Ziel. Ein unbeharrliches Experiment. Kein Gedanke mag weilen. Und alles ist von Anfang an brüchig, von Zweifel erfüllt und von Verzweiflung beherrscht. Von Kürenberg, ihrem Gatten, zur Probe geladen, hatte Ilse, von Siegfried unbemerkt, in der letzten Reihe des nur über dem Orchester erhellten Saales gesessen und der Symphonie gelauscht. Ist er verzweifelt, weil er keinen Weg sieht? Oder gibt es für ihn keinen Weg, weil er über jeden Pfad die Nacht seiner Verzweiflung breitet und ihn ungangbar macht? Kürenberg hatte viel von Siegfried gesprochen, aber Ilse hatte ihn noch nicht kennengelernt. Bisher war er ihr gleichgültig gewesen. Jetzt beunruhigte sie Siegfrieds Musik, und sie wollte nicht beunruhigt werden. Es ist ein Ton da, der mich wehmütig macht. Sie hatte aber in ihrem Leben erfahren, dass es besser sei, Leid und Wehmut zu fliehen. Ich will nicht leiden. Nicht mehr. Sie hatte genug gelitten. Kürenberg hätte überall in der Welt, in New York oder in Sydney, einträglicher dirigieren können. Ich habe ihm nicht abgeraten, Siegfrieds Symphonie für den Kongress in Rom einzustudieren. Aber nun bedauere ich ihn, weil er sich um Zerfahrenes und Hoffnungsloses bemüht. Um eine in ihrer Nacktheit schamlos wirkende Äußerung der rein nichtswürdigen Verzweiflung. Nach der Probe gingen Kürenbergs essen. Sie aßen gern. Sie aßen oft. Sie speisten viel und gut. Man sah es ihnen nicht an. Sie vertrugen das viele und gute Essen. Sie waren beide wohlproportioniert, nicht fett, gut genährt, nicht üppig, gut beisammen wie wohlgepflegte Tiere. Da Ilse schwieg, wusste Kürenberg, dass ihr die Symphonie nicht gefallen habe. Es ist schwer, einer Schweigenden zu widersprechen. Siegfried ist der Begabteste unter den Neuen. Ich habe ihn für den Abend eingeladen. In das Hotel? Ja. Da wusste Ilse, dass Kürenberg, der selbst auf Reisen, und sie reisten immer, ein leidenschaftlicher Koch war, kochen wollte. Und das war ein Zeichen, dass er Siegfried wirklich schätzte und ihn umwarb. Und wieder schwieg sie. Sie betrachtete Kürenberg. Es hat ihn bewegt, dass im Jahr 44 ein deutscher Kriegsgefangener aus einem englischen Lager sich an ihn gewandt und ihn um Notenbeispiele der neuen Musik gebeten hat. Für ihn ist Siegfrieds Prisoner of War Brief ein Zeichen gewesen. Eine Botschaft aus dem barbarisch gewordenen Europa. Die Taube, die sagt, die Flut weiche zurück. Sie saßen auf einer Restaurantterrasse an der Piazza Navona. Sie genossen es, dort zu sitzen. Sie sahen in das beruhigende, harmonische Oval der alten Arena. Genossen das Glück, dass die Kämpfe vergangen waren. Und speisten. Sie speisten kleine, knusprige, in Butter gesottene Krebse, zart gegrilltes Geflügel, trockene mit Zitronensaft und Öl betropfte Salatblätter, wollüstig rote Riesenerdbeeren, und dazu tranken sie herben, anregenden Frascati-Wein. Sie genossen den Wein. Sie genossen das Essen. Sie tranken andächtig. Sie aßen andächtig. Sie waren ernste, ruhige Esser. Sie waren ernste, heitere Trinker. Sie sprachen kaum ein Wort. Doch lieben wir uns sehr. Es ist Zeit. Ich muss hinübergehen. Ich habe mich angesagt. Es ist die verabredete Stunde. Sie erwarten mich. Und da wollte er nicht. Er zögerte. Er fürchtete sich. Ich, Judean, ängstige mich. Und was ist mein Leib- und Lebensspruch? Ich weiß nicht, was Furcht ist. Die Phrase hatte viele verschlungen. Sie hatten ins Gras gebissen. Die anderen natürlich. Er hatte befohlen. Sie waren bei sinnlosen Angriffen gefallen, hatten, um einem irrsinnigen Ehrbegriff zu genügen, von vornherein verlorene Stellungen gehalten, hatten sie bis zum letzten Mann gehalten, wie Judean dann brustgeschwellt seinem Führer meldete, und wer sich fürchtete, hing, baumelte an Bäumen und Laternen, schaukelte mit dem Prangerschild um den zugeschnürten Hals, ich war zu feige, mein Vaterland zu verteidigen, im kalten Wind der Toten. Er hatte seine blaue Brille abgenommen. Wässerige Augen, blau-weiß zerronnen. Er schritt durch das Zimmer, wanderte über den weichen Teppich. Die Wände waren stoffbespannt. Seide schirmte die Lichter der Ampeln. Auf dem Damast des Bettes lag Benito, der räudige Kater. Schaute Judean an, blinzelnd, höhnisch. Warum hatte er das Biest hergebracht? War Magie im Spiel? Judean sah nie Gespenster. Er war bloß ein sentimentaler Hund, konnte es nicht mit ansehen, hatte sich geärgert, dass so ein Staatstier geneckt wurde. Benito, diese Rotznase. Judean wohnte in der Via Veneto. Er wohnte in einem Botschafter- und Ministerhotel, in einem Atlantikpakt-Generalsquartier. War es leichtsinnig von ihm, hier zu wohnen? Erstens bin ich im Recht und war immer im Recht. Und zweitens, wie weht denn der Wind? Vergeben und vergessen. Es war ein Scherz von Judean. Und Judean scherzte gern, gerade in diesem Hotel abgestiegen zu sein. Wenn auch mit einem Pass, in dem sein Name nicht sein Name und sein Geburtsland nicht sein Geburtsland war. Aber das Dokument war im Übrigen echt, war diplomatisch visiert. Er war wer? Judian war immer wer gewesen und war es wieder. Er konnte es sich leisten, hier zu hausen und die Erinnerung an seine großen Tage zu genießen. Unter diesem Dach hatte er residiert. Von hier hatte er Botschaften in den Palazzo Venezia geschickt. In der Halle des Hauses hatte er befohlen, die Geiseln zu erschießen. Was soll ich anziehen? Er war gut in Schale. Er besaß Anzüge von geschickten arabischen Schneidern aus englischem Geweb gebaut. Er war weltmännisch geworden, parfümierte sich sogar, bevor er ins Bordell ging. Kraft abstoßen. Das habe ich von den Scheichs gelernt. Aber in jedem Tuch blieb er unverkennbar der alte Judian. Ein infantiler Typ, ein düsterer Knabenheld, der nicht vergessen konnte, dass sein Vater, ein Volksschullehrer, ihn geprügelt hatte, weil er nichts lernen wollte. Vielleicht den dunklen Anzug. Man muss das Wiedersehen feierlich gestalten. Aber es ist wohl nicht angebracht, sich in diesem Fall zu parfümieren. Man stank nicht nach Moschus, wo er hinging. Man verbarg den Bock. Die deutschen Bürger hatten sich wiedergefunden, waren wieder feine Leute. Ob man mir ansieht, wo ich herkomme? All die Blutwege und jetzt das letzte Bild, die Hitze, die Dürre, den Sand. Er kam von den Schakalen. Nachts heulten sie. Fremde Sterne leuchteten am Himmel. Was ging sie ihn an? Sie waren Richtungszeichen über der Geländekarte. Sonst sah er sie nicht. Er hörte auch die Schakale nicht. Er schlief. Er schlief ruhig, friedlich, traumlos. Er fiel jeden Abend in den Schlaf wie ein Stein in den tiefen Brunnen. Kein Alp, kein Gewissen drückte ihn. Kein Gerippe erschien ihm. Erst die Reveille weckte den Schläfer. Der Ernest ist ein schlapper Hund. Wollen wir sie auf Vorderwand bringen? Sand prasselte gegen die Wand der Baracke. Judian erhob sich vom schmalen Feldbett. Ich liebe das harte Lager. Ich liebe die getünchte Kammer mit dem Schrank aus Eisenblech, dem Klapptisch, dem Waschgestell, den angerosteten, klappernden Kannen und Schüsseln. Judian trat hinaus ins Freie. Die Sonne schwebte blutrot wie vom Sandsturm getragen. Ich schalte die Front ab. Sturm zerrt am Kaki der Uniform. Sonne schneidet wie scharfe Glassplitter ins Fleisch und peitscht wie Hagel gegen die Panzer. Mich belustigt der Anblick. Die Parade der Wüstensöhne. Er schaute sie an. Was ich sehe, sind Mandelaugen. Dunkle, glänzende, verräterische. Ist braune Haut, sind gesenkte Gesichter, Mohrenvisagen, Semitennasen. Meine Männer. Seine Männer waren tot. Sie lagen unter Gras, unter Schnee, unter Stein und Sand. Sie ruhten am Polarkreis, in Frankreich, in Italien, auf Kreta, am Kaukasus. Und einige lagen in Kisten unterm Zuchthaushof. Meine Männer. Nun waren es diese hier. Judian hatte wenig Sinn für die Ironie des Schicksals. Er schritt den alten Frontabnahmetrott und schaute ihnen streng und fest in die Mandelaugen. Judian sah keinen Vorwurf in diesen Augen. Er las keine Anklagen. Judian hatte diesen Männern die Sanftmut genommen. Die Sanftmut der Kreatur. Er hatte ihnen den Stolz genommen. Er hatte sie gebrochen. Er hatte sie geschliffen. Nun standen sie aufrecht und ausgerichtet wie Zinnsoldaten vor ihm. Und ihre Seele war tot. Der dunkle Anzug ist auch nicht der richtige. Judian sah wie ein fetter Konfirmand aus. Und es erboste ihn, wie er nun daran dachte, dass sein Vater, der Volksschullehrer, ihn gezwungen hatte, so brav gekleidet zum Altar des Herrn zu schreiten. 1915. Ich wollte ins Feld, von der Schule fort. Aber man nahm den kleinen Gottlieb nicht. Und dann hat er sich gerächt. Das Notabitur warf man ihm 1917 nach und er kam zum Offizierskurs. Nicht ins Feld. und dann wurde er Leutnant. Nicht im Feld. Aber dann pfiffen doch noch Kugeln um Judean. Freikorpskrieg. Allerbergschlachten, Spartakuskämpfe, Kapptage. Ruhrmagie. Und schließlich die Genickschusspatrouille im Fehmewald. Das war seine Bohème. Das war seine Jugend. Und schön ist die Jugend, sagte das Lied, und sie kam nicht wieder. In Hitlers Dienst wurde Judean bürgerlich. Arrivierte, setzte Speck an, trug hohe Titel, heiratete und verschwägerte sich mit dem Märzfeilchen, dem immerhin Kappwaffenbruder, dem Nutznießer und Karriereschleicher, dem Oberpräsidenten und Oberbürgermeister, dem Führer, Geldverwalter und Spruchkammermitläufer und jetzt wieder oben auf. Altes, vom Volk wiedergewähltes Stadtoberhaupt, streng demokratisch wieder eingesetzt. Das versteht sich bei dem von selbst. Mit dem also verschwägerte er sich. Mit Friedrich Wilhelm Pfaffrath, den er für ein Arschloch hielt und dem er sich in einer schwachen Stunde brieflich zu erkennen gegeben hatte. Und dann hatte er in dieses idiotische Wiedersehen in Rom gewilligt. Der Schwager schrieb, er wollt's ihm richten. Was wohl? Die Heimkehr? Die Entsühnung? Die Begnadigung und schließlich ein Pöstchen? Gibt mächtig an, der Mann. Will ich denn heimkehren? Brauche ich den Schein der Entsühnung, die Freiheit der Begnadigung? Ich bin frei! Lang die Liste seiner Geschäfte. Er hatte Waffen zu kaufen, Panzer, Kanonen, Flugzeuge, Restbestände. Für das kommende große Morden schon unrationell gewordene Maschinen, aber für den kleinen Wüstenkrieg, für Putsch und Aufstand noch schön verwendbar. Judean war bei Banken akkreditiert, er war bevollmächtigt. Er hatte mit Waffenschiebern aus beiden Hemisphären zu handeln. Er hatte alte Kameraden anzuwerben. Er saß im Spiel. Es machte ihm Spaß. Was galt da die Familie? Eine Kackergesellschaft. Man muss hart sein. Aber Eva ist mir treu. Eine treue deutsche Frau. Das Musterexemplar, für das zu leben und zu kämpfen man vorgab. Und manchmal glaubte man daran. Er fürchtete sich. Er fürchtete sich vor Eva, der ungeschminkten und hageknoteten, dem Frauenschaftsweib, der Endsieggläubigen. Sie ist in Ordnung. Gewiss, aber nichts zieht mich zu ihr. Überdies war sie wohl abgekämpft. Und sein Sohn? Eine sonderbare Ratte. Was verbirgt sich hinter der unglaublichen Maskerade? Der Tote oder Totgesagte, der Zertrümmerte von Berlin, der Vermisste des großen Aufräumens, der in Nürnberg Verurteilte, in Kontumatiam und von Zweifelswegen, der Hohe Gerichtshof hatte keinen Zeugen für Judeans Tod und keinen für sein irdisches Fortbestehen beigebracht, und so hatte der Hohe Richter über den vor aller Welt als Scheusal angeklagten Judean sorgsam, falls der Unhold im Verborgenen atme, den Stab gebrochen, das Todeslos ausgeworfen, in Abwesenheit, wie gesagt. Was klug und glücklich war. Der Verworfene entkam klug und glücklich dem Strick, und für das Gericht war am Ende, dass Judean nicht gehängt war, ein klug und glücklich vermiedener Fehler, denn Judean war als Scheusal zur Wiederverwendung vorgemerkt, und Krieg ist ein böses Handwerk. Der Tote oder Totgesagte machte sich auf. Ich werde zu Fuß hinüberwandern. Zu Fuß ins bürgerliche Leben pilgern. Das ist hier wohl angemessen. Angebracht in der Situation in der Stadt. Er wollte Zeit gewinnen. Rom heißt es doch. Rom sei eine schöne Stadt. Auch ich könnte sie mir einmal ansehen. Das habe ich bisher versäumt. Er hatte hier nur repräsentiert. Er hatte hier nur befohlen. Er hatte hier gewütet. Jetzt konnte er Rom zu Fuß durchstreifen, konnte mitnehmen, was die Stadt bot an Klimadunst, an Geschichtsstätten, an raffinierten Huren und reicher Tafel. Warum soll ich es mir versagen? Er war lange in der Wüste gewesen. Und Rom stand noch und lag nicht in Trümmern. Ewig nennt man Rom. Das sind Pfaffen und Professoren, die so schwärmen. Ich weiß es besser. Julian hatte viele Städte verschwinden sehen. Sie wartete. Sie wartete allein. Niemand half ihr zu warten, verkürzte ihr mit Gespräch die Wartezeit. Und ich wünsche auch nicht, dass mir die Zeit verkürzt wird und dass Sie sich um mich kümmern. Denn nur sie allein grämte sich. Nur sie trug Trauer. Und selbst Anna, ihre Schwester, begriff nicht, dass Eva Julian nicht um verlorenen Besitz, verlorene Stellung, verlorenes Ansehen weinte. Und schon gar nicht Trauer um Julian bleichte ihr Gesicht. Ich trauere um Großdeutschland. Ich beweine den Führer. Eva beweinte die durch Verrat und Tücke und widernatürliches Bündnis niedergerungene germanische Weltbeglückungsidee. Beweine das tausendjährige Dritte Reich. Eva stand schwarz gewandet in ihrem Zimmer. In einem Käfig aus Steinen, Wahn, Verkanntheit und dahinschwindender Zeit. Stand vergeltungsschwanger, wolfsrachig umnachtet in Mythos, dem Erschwindelten, Ertüftelten und Geglaubten. Den Urängsten preisgegeben, den Echten, von Wehr und Wolf. Das angegraute, verbliebene, strohblonde Haar, Garbe auf dem Felde gebliebenen Weizens, als unter Gewitterdreuen die aufgeschreckten Knechte flohen. Dies Haar zu strengem Frauenknoten gebunden über dem bleichen Gesicht, Langschädelgesicht, Eckkinngesicht. Harmgesicht, Schreckgesicht, ausgezehrt, ausgebrannt, ein Totenkopfhaupt. Wie das Zeichen, das Julian auf hochgekniffener Dienstmütze getragen und nachdem er angetreten. Sie wirkte wie ein Gespenst. Keine Eumenide, ein nordisches Gespenst, ein Nebelgespenst, das ein Verrückter nach Rom gebracht und in ein Hotelzimmer gesperrt hatte. Ein kleines Zimmer, das billigste des Hauses. Ich habe es selbst so gewollt, denn Schwager Friedrich Wilhelm machte ja nur meinetwegen die Reise. Das sagt auch Anna. Friedrich Wilhelm Pfaffrath hatte Eva Julian nur freundlich den Rücken geklopft. Na lass mal, Eva. Ist doch selbstverständlich, dass wir den Gottlieb wiederholen. Er hat Gottlieb gesagt. Das hätte er früher nie gewagt. Es ist Verrat, den Standartenführer SS-General und einen der höchsten Amtsträger der Partei Gottlieb zu nennen. Denn Julian hasste den Namen, den ihm vom Schullehrer verliehenen Pfaffenschleim. Er wollte nicht Gottlieb sein und ließ sich in der Familie und unter Freunden Götz rufen, während er dienstlich und amtlich G. Julian zeichnete. Und Götz war eine freie Ableitung von Gottlieb aus freier, wilder Freikorpszeit. Aber Friedrich Wilhelm, der Korrekte und Besitzer einer in Leder gebundenen Goethe-Ausgabe, hatte Götz unwürdig gefunden. Deutsch zwar und kernig, aber doch das berühmte Zitat im Geiste wachrufend. Und dann ist es ein angemaßter, ein okkupierter Name. Man heißt nun einmal, wie man getauft ist. Und so sagte er jetzt wieder, als er es wagen durfte und sich den Stärkeren glaubte. Gottlieb. Gottlieb. Eva Julian wandelte in Schwarz. Wandelte schwarz gekleidet vom Hoffenster bis zum Spiegel über dem Waschbecken, wandelte umher wie in einer Zelle, wie ein gefangenes, nicht gezähmtes Tier. Ich habe all die Jahre Trauer getragen. Nur im Anhaltelager habe ich keine Trauer getragen, weil man mich im Reisekostüm verhaftet hat. Aber als ich entlassen war, da nahm ich von Anna ein schwarzes Kleid an, denn meine eigenen Kleider waren verschwunden. Die Schränke geplündert und die Häuser, die Julian besessen hat, waren mir genommen worden. Und als das Lebenszeichen von ihm, dem Todgeglaubten, kam, da legte Eva zur Verwunderung der Familie Pfaffrath die Trauer nicht ab. Denn sie hatte ja nicht um den Gemahl geweint, den todgewähnten Helden. Und dass er nun lebte, erhöhte gar nur den Trauergrund. Er würde nach dem Sohn fragen. Sie hatte ihn nicht bewahren können. Vielleicht ist Julian selber zu Kreuz gekrochen und lebt fett. Sie nahm es ihm nicht übel, dass er mit anderen Frauen schlief. Das hat er immer getan. Das gehört zum Kriegerleben. Und wenn er Kinder zeugt, so zeugt er Kriegerkinder und gute Rasse. Nachwuchs für die Sturmtruppen und für den Führer. Aber dass er sich im Orient versteckt hatte, Das beunruhigte sie, als wenn sie ahnte, dass auch er Verrat getrieben habe. Rassenverrat und Blutsverrat im weichen, feindlichen Klima. In rosenduftender Haremsdunkelheit, in knoblauchstinkenden Höhlen mit Negerinnen und Semitinnen, die nur auf die Rache gewartet haben und gierig nach germanischem Samen lechzen. Eva hätte ein Heer ausrüsten mögen, um diese Kinder heimzuholen. Judejans Bastarde. Ihre rechte Leibesart wäre zu prüfen. Und als Deutsche sollen sie leben oder als Mischlinge sterben. Es ist ungehörig, von Judejan uns warten zu lassen. Der Oberbürgermeister Friedrich Wilhelm Pfaffrath saß mit Anna, seiner Frau, im Gesellschaftsraum der Herberge. Aber vielleicht ist er ja noch nicht in Rom angekommen. Vielleicht hat er Reiseschwierigkeiten gehabt, Passkalamitäten. Sein Fall ist immerhin delikat und mit Vorsicht zu behandeln. Man darf nichts überstürzen. Aber es ist nun Zeit, da der Schwager überraschenderweise am Leben ist, den Akt Julian still verschwinden zu lassen. Behutsam, ohne Aufsehen und ohne Skandal natürlich. Noch konnte man sich kompromittieren. Ein vaterlandsloser Wicht mag kläffen, aber die Zeit des Gehängtwerdens ist ein für alle Mal vorbei. Für uns wenigstens. Die Amerikaner sind zur Vernunft gekommen, haben nun den richtigen Blick für die deutschen Verhältnisse und die deutsche Brauchbarkeit. Hassgefühle und Racheurteile waren schon lange nicht mehr klug und fein. Für Julian findet sich vielleicht eine Stellung im landwirtschaftlichen Verband. Später kann man dann weitersehen. Und Eva wird aufhören zu spinnen. Denn alles, was recht ist, ich, Friedrich Wilhelm Pfaffrath, bin ein nationaler Mann. Aber Fehler sind geschehen, das muss man einsehen. Und eben wieder von vorn anfangen. Preußen hat sich groß gehungert. Tut man's im Restland nicht auch? Und hat man es nicht schon wieder weit gebracht? Nicht im Hungern, das war bildlich zu nehmen, eine erbauliche Legende aus vergangener, stolzkarger Zeit. Denn sonst war das Hungern ein Knurren leerer Mägen nach durch Verrat verlorenen Kriegen, woran man besser nicht dachte. Aber an den Wohlstand, der greifbar und gar nicht Legende war, konnte man denken und sich halten. Bald wird man weiterblicken. Es sieht nicht schlecht aus. Doch was war mit den Söhnen, ihrer Unvernunft, ihren Überspanntheiten, ihren angeblichen Gewissensentscheidungen? Das sind Zeiterscheinungen, Zeitkrankheiten und werden mit der Zeit vorübergehen, wie eine zu lange währende Pubertät. Friedrich Wilhelm Pfaffrath dachte hier weniger an Adolf Judejan, seinen Neffen, als an Siegfried, den älteren seiner beiden Söhne, der ihn verlassen hatte, während er mit Dietrich, dem Jüngeren, zufrieden sein durfte. Der ist nun Vandale, ist meiner alten Burschenschaft beigetreten, hat Komment gelernt, Beziehungen erworben und steht vor dem Referendar. Aber Siegfried, er war aus der Art geschlagen. In Teufels Namen denn mag er Kapellmeister werden. Es gibt auch im Musikfach hochbezahlte Stellungen. Friedrich Wilhelm Pfaffrath war ein unterrichteter Mann und er hatte erfahren, dass Siegfried in Rom war. Die Möglichkeit zur Aussprache und Versöhnung. Es wird nicht leicht sein. Dennoch scheint Siegfried in Sümpfen zu warten, bildlich gesprochen. Das Programm des Musikkongresses verkündete Surrealismus, Kulturbolschewismus und negroide Neutönerei. Ist der Junge denn blind? Aber vielleicht macht man heute auf diese Weise Karriere. Da die Juden wieder im internationalen Geschäft sitzen, und Ruhm und Preise verteilen. Pfaffrath hatte auch gelesen, dass Kürenberg Siegfrieds Symphonie dirigieren werde. Und er erinnerte sich. Anna, besinnst du dich noch auf Kürenberg, der 34 bei uns Generalmusikdirektor war und der nach Berlin gehen sollte? Der hat doch die Aufhäuser geheiratet. Ja, darum konnte er nicht mehr nach Berlin gehen. Und wir konnten ihn auch nicht halten. Und irgendwie kam es Pfaffrath vor, als ob er, der damals, als die Gauleiter noch nicht alle Macht an sich gerissen hatten, Oberpräsident der Provinz war, Kürenberg gefördert habe. Und das freute ihn nun. Natürlich. Kürenberg erinnert sich dankbar des Vaters, indem er des Sohnes Werk aufführt und bekannt macht. Judian fühlte sich auf einmal hilflos. Es war seit sehr langer Zeit das erste Mal, dass Judian als Mensch unter Menschen trat. Ein Zivilist, unbewacht, unbeschützt, unbewaffnet. Ein stämmiger, ältlicher Herr in einem dunklen Anzug. Es verwirrte ihn, dass niemand ihn beachtete. Vorübergehende berührten ihn, streiften ihn, stießen ihn und murmelten ein flüchtiges, uninteressiertes Pardon. Pardon für Judian? Er tat ein paar blinde Schritte. Niemand wahrte achtungsvollen Abstand. Judian hätte in das Hotel zurückgehen. Er hätte die diplomatische Mission seines Auftraggebers anrufen können und man hätte ihm den Wagen mit der arabischen Nummer geschickt. Auch hätte er nur dem Portier des Hauses, dem Weißbehandschuhten, zu winken brauchen und der Dienstbereiter hätte mit einer kleinen, schrillen Flöte ein Taxi herbeigepfiffen. Damals. Wie stramm haben sie hier Spalier gestanden. Zwei Reihen schwarzer Gestalten, 20 Pistolen. Und vor meinem Automobil ein Schutzwagen voran und ein Schutzwagen hinterher. Judian aber wollte zu Fuß gehen. Er war wohl 30 Jahre nicht zu Fuß durch eine Stadt gegangen. Als Berlin eine glühende Hölle war, als die ganze Welt Judian jagte, da war er ein Stück gelaufen, war durch Staub gekrochen, über Leichen gestiegen, durch Zerstörung gerobbt. Und dann war er gerettet worden. Wie? Durch Zufall. Oder durch die Vorsehung, hätte mein Führer gesagt. Schon zeigte sich die Auferstehung im Geiste. Also die Vorsehung hatte Judian gerettet und ins gelobte Land, nicht der Juden, aber anderer dunkler Brüder geführt. Und auch dort bin ich nicht zu Fuß gegangen. Wohl über den Exerzierplatz gestapft, ein paar Schritte in die Wüste. Er fing sich. Natürlich. Ein Alter fürchte nichts. Er näherte sich den Kaffeehäusern der Via Veneto. Da sitzen sie nun, die Südländer, die Allerweltsländer. Hocken beisammen wie einst am Kurfürstendamm, sitzen da, spielen Friede auf Erden und beschmusen sich, die Internationalen, die Unvölkischen, die hochnäsigen Aasgeier, die der deutschen Zucht und Ordnung entsprungen sind. Judian hörte vorwiegend englische Rede. Die Amerikaner herrschten vor. Die Erben dieses Krieges. Aber Judian vernahm auch italienische, französische und andere Laute. Zuweilen deutsche. Schmutzback, Juden und Judenknechte. Schimpfe speichelte wie grüne Galle in seinem Mund und filzte die Zähne stumpf. Er sah keine Uniformen, keine Abzeichen am Rock. Er blickte in eine ranglose, ehrvergessene Welt. Nur hier und dort leuchtete die betresste Affenjacke eines Angestellten des gastronomischen Gewerbes auf. In der Via Veneto regiert das Geld. Judian fühlte sich angezogen von einer Bar. Er ging in den zur Straße in weit geöffneten Innenraum, stellte sich an die Theke. Ein Bier. Ein Mann in einem lila Frack deutete ihm an, dass er sich, wenn er das Bier im Stehen trinken wolle, ein Bon an der Kasse lösen müsse. Hinter der Kasse saß Laura und lächelte. Ihr liebliches Lächeln war in der Straße berühmt und der Barbesitzer entließ sie nicht um dieses Lächelns willen, das in seinem Lokal leuchtete, ihm einen Schimmer von Freundlichkeit verlieh und die Kasse zu einem Quell der Freude machte. Obwohl Laura dumm war und nicht rechnen konnte. Was tat es? Niemand betrog Laura. Denn alle Männer fühlten sich durch Lauras stilles Lächeln beschenkt. Oh, eine hübsche Nutte. Judian erkannte nicht, dass er ein kindliches Wesen vor sich hatte, das sein Bestes umsonst hergab. Ha, ha, schwarz wie Lack. Ein Puppengesicht, der rote Mund, die roten Nägel. Ich habe Lust, sie zu kaufen. In dieser Straße des Reichtums muss man als Käufer auftreten, wenn man nicht Knecht sein will. Aber schon stand er wieder hilflos und tölpelhaft da und wusste nicht, wie er sich benehmen und wie er es sprachlich beginnen sollte. Er war ja nicht in Uniform. Das Mädchen fürchtete ihn nicht. Es war nicht mit bloßem Winken getan. Ich bin bereit, gut zu zahlen. Und in Lire klickt jede Summe gewaltig. Aber soll ich Deutsch mit ihr reden? Sie wird mich nicht verstehen. Italienisch sprach Jude ja nicht. Englisch hatte er ein wenig gelernt. Whisky. A big glass of scotch. Laura reichte ihm lächelnd gedankenlos den Bon und avisierte Julian gedankenlos dem schönen Mann im lila Frack. Einen großen King George. Eis? Nein. Soda? Nein. Die Unterhaltung blieb einsilbig. Julian kippte den Whisky hinunter. Er ärgerte sich. Er konnte nur befehlen. Nicht einmal einer Nutte konnte er ein paar freundliche Worte sagen. Vielleicht ist sie eine Jüdin. Man kann sie im Weltschland nicht gleich erkennen. Aber er war wieder der kleine Gottlieb, der Sohn des Volksschullehrers. Er sollte studieren und kam auf dem Gymnasium nicht recht mit. Er stand da, wie er einst in seines Vaters gewendeten und für ihn umgeschneiderten Anzügen unter seinen reicheren Kameraden gestanden hatte, die Kieler Matrosenblusen trugen. Soll ich noch einen Whisky trinken? Männer trinken Whisky. Große, vermögende Lords trinken stumm ihren Scotch, sind Säufer und verlieren den Krieg. Julian verzichtete auf ein zweites Glas, das er gern getrunken hätte. Er fürchtete, der Mann hinter der Bar und das schöne Mädchen hinter der Kasse würden über den stummen Gast, der er war, lachen. Julian merkte sich die Bar. Ich krieg die noch. Laura verschwendete ihr liebliches Lächeln an seinen breiten Rücken. Ich werde wiederkommen. Werde ihretwegen wiederkommen. Und sie wird dann merken, dass ich ihretwegen komme. Judean wandte sich nun doch der Familie, der Harrenden, zu, die ihren vom Tode auferstandenen Helden wiederhaben wollte. Er warf einen Blick auf den Stadtplan, den er gefaltet bei sich trug. Er orientierte sich schnell. Das habe ich gelernt. In Wäldern, in Sümpfen und in Wüsten kann ich mich nicht verirren. Ich werde mich auch im Dschungel der Stadt nicht verlaufen. Er ging nun die Via di Porta Pinciana entlang. Die Luft war warm und roch nach Regen. Ein Windstoß wirbelte Staub auf und erregte Julian wie eine elektrische Dusche. Julian ging weiter. Julian fand eine Fiaschetteria. Strohumwundene Flaschen lagen in Haufen da. Wein näste den Boden. Ihr trinkt das Volk. Das Volk brauchte man nicht zu fürchten. Das Volk konnte man lenken. Mit dem Volk brauchte man nicht zu reden. Das Volk wurde eingesetzt. Der Führer stand über dem Volk. Chianti! Er stürzte ihn hinunter. Der Wein tat ihm gut. Mehr! Er forderte ein zweites Glas. Er schmeckte den Wein nicht, aber er fühlte sich gestärkt. Mit festem Tritt erreichte er den berühmten Platz vor der Kirche Trinità dei Monti. Zu seinen Füßen war nun die spanische Treppe, lag Rom. Und im Hintergrund erhob sich mächtig die Kuppel von St. Peter. Der alte Feind. Ich bin nicht geschlagen. Niemand ist geschlagen. Die Partie ist durch Verrat, Remis ausgegangen. Der Führer hatte alle Trümpfe in der Hand. Gnomen haben sie ihm entwunden. Befehle wurden nicht ausgeführt. Nur Judejan hatte jeden Befehl ausgeführt. Ich habe reinen Tisch gemacht. Hatte er überall reinen Tisch gemacht? Leider nein. Wie es schien, gar nirgends. Nun kehrte er aus dem Krieger heim. Kein Eroberer, ein Bettler, namenlos. Er musste nach der Brüstung greifen. Seine Finger klammerten sich an die bröckelnde Mauerung. Schmerz wühlte ihn auf. Rom schwamm vor seinem Blick. Ein Meer von sich auflösenden Steinen. Und die Kuppel von St. Peter war eine schaukelnde Luftblase auf dieser wilden See. Julian stieg hinab. Er stieg die spanische Treppe hinab. Er erreichte keuchend die Via Condotti. Der Bürgersteig war schmal. Menschen drängten sich in der belebten Geschäftsstraße, drängten sich vor den Schaufenstern, drängten aneinander vorbei. Julian stieß und wurde gestoßen. Warum macht mir keiner Platz? Weicht niemand von mir zurück? Die Jahre am Wüstenrand erschienen ihm nun wie eine in Narkose verbrachte Zeit. Er hatte keinen Schmerz gefühlt. Doch jetzt war ihm übel. Er spürte Schmerz und Fieber, empfand die Schnitte, die sein Leben nur noch zu einem bloßen Rest machten, empfand die Schnitte, die diesen Rest aus der breiten Fülle seiner Macht trennten. Was bin ich? Soll ich auferstehen von den Toten? Oder soll ich in der Wüste bleiben? Ein Gespenst in den illustrierten Zeitungen des Vaterlandes. Julian bangte nicht, gehängt zu werden. Er fürchtete sich zu leben. Er fürchtete die Befehlslosigkeit, in der er leben sollte. Julian spürte Gier, sich zu füllen. Schon im Freikorps hatte er Anfälle von Gefräßigkeit gehabt und Schlag nach Schlag die Löffelerbsen der Gulaschkanone in sich hineingefüllt. Ein Garkoch hatte in seinem Schaufenster allerlei Gerichte zur Schau gestellt und Julian ging in den Laden. Fritto Skelto! Fritto Skelto! Er verlangte gebackene Leber, auf der im Fenster ein Täfelchen Fritto Skelto gelegen hatte. Und Julian forderte die Leber mit dieser Täfelchenbezeichnung Fritto Skelto. Das hieß aber nur nach Wahl und man brachte ihm aus Missverständnis und nicht rechtem Hinhören in Teig und Öl gebackene kleine Meertiere. Er schlang sie hinunter. Sie schmeckten ihm wie gebackene Regenwürmer und ihn grauste. Er fühlte, wie sein schwerer Leib sich in Würmer auflöste. Er erlebte lebendigen Leibes seine Verwesung. Aber um der Auflösung zu begegnen, schlang er gegen alles Grausen weiter hinunter, was auf dem Teller lag. Danach trank er ein Viertel Wein, auch diesen im Stehen, und nun konnte es weitergehen. Ein paar Schritte nur noch. Und da ist das von meinen Landsleuten und von meiner Familie bevorzugte Hotel. Wagen mit dem deutschen D-Schild standen in Reihen geordnet vor dem Haus. Julian sah die Symbole des deutschen Wiederaufstiegs, das Stromlinienblech des deutschen Wirtschaftswunders. Werden Sie die Arme ausbreiten, mich an die Brust zu ziehen? Etwas stieß ihn auch ab an diesen gelackten Wagen. Der Aufstieg, das Weiterleben, das gute, fette und erfolgreiche Weiterleben nach totalem Krieg, nach totaler Schlacht und totaler Niederlage ist und bleibt auch Verrat. Verrat an den Absichten, der Vorsehungsschau und dem Testament des Führers. Es ist und bleibt schmähliche Kollaboration mit den westlichen Erbfeinden, die das deutsche Blut, die den deutschen Soldaten gegen den östlichen Teilhaber ihres erschlichenen Sieges brauchen. Wie sollte er sich verhalten? Schon zündete man die Lichter im Hotel an. Fenster nach Fenster erleuchtete sich. Hinter einem sitzt Eva. Nach den Briefen, den rätselvollen Wendungen, die von Enttäuschung, die ihn erwarte, von Entartung und Schande sprachen, durfte er nicht hoffen, auch Adolf, seinen Sohn, hier zu treffen. Lohnt es sich, heimzukehren? Noch stand ihm die Wüste offen. Noch war das Netz deutscher Bürgerlichkeit nicht über den alten Kämpfer geworfen. Zweifelnd, unsicher schritt er durch die Tür, kam in die getäfelte Halle und da sah er deutsche Männer. Schwager Friedrich Wilhelm Pfaffrath war unter ihnen. Er hat sich kaum verändert. Und die deutschen Männer standen sich nach deutscher Art und Sitte gegenüber. Sie hielten ihre Gläser in der Hand. Keine Humpen mit deutschem Gerstensaft. Gläser mit welchem Gesöff? Aber auch er, Judejan, soff das Gesöff, ja. Und noch ganz anderes Zeug. Kein Vorwurf in der Fremde. Und diese Männer, sie sind markig, kernig. Sie singen, ein feste Burg ist unser Gott. Und dann fühlte er sich beobachtet. Nicht von den Sängern. Von der Tür her fühlte er sich beobachtet. Es war ein ernster, ein suchender, ein flehender, ein verzweifelter Blick, der ihn traf. Kürenberg wirtschaftete im Hemd und in weißen Leinenhosen, über die eine Gummischürze gehalftert war, an zwei Extratischen, die das Hotel ihm in sein Zimmer gestellt hatte. In die Stromdosen hatte er 3- und 4-Fachstecker gepresst und Leitungsschnüre liefen wie ineinander verschlungene Schlangen zu blinkenden elektrischen Geräten, Grillrosten, Backhauben, Infrarotstrahlern, Dampftöpfen, Schnellkochern. Es war die vollkommenste transportable Küche, an der er seine Freude hatte und die mit ihm reiste. Er hatte sich auf Nomadie eingestellt. Kürenberg rührte, schmeckte, klopfte, würzte. Kann ich Ihnen helfen? Sie können den Käse reiben, Siegfried. Kürenberg drückte ihm eine Schüssel, eine Reibe und ein Stück Parmesan in die Hände. Der Käse bröckelte Siegfried vom steinharten Klumpen in die Schüssel. Haben Sie nie Ihrer Mutter in der Küche geholfen? Nein. Wo stammen Sie her? Siegfried nannte ihm den Ort und wollte ihm noch erklären, dass ihn nichts an ihn binde, nichts als der Zufall der Geburt. Ilse kommt aus derselben Stadt. Und sie, die gerade ein Glas trocknete, richtete nun auch den Blick auf Siegfried, aber einen Blick, der durch ihn durchsah. Dann ging sie hinaus, ging beschäftigt ins Bad. Kürenberg schlug eine Soße mit dem Schneebesen, aber er war abgelenkt, gestört. Und dann sagte er, nachdem er zum Badezimmer geblickt hatte, als wolle er sich vergewissern, dass seine Frau nicht in der Nähe sei. »Ich war bei Ihnen am Theater. Sie hatten ein gutes Orchester, gute Stimmen, ein schönes Haus. Es ist zerstört. Man spielt in der Redoute. Es gab da einen Regierungspräsidenten. Er hieß Pfaffrath, wie Sie. Sind Sie verwandt? Er ist mein Vater. Aber jetzt ist er Bürgermeister.« Kürenberg beugte sich über einen dampfenden Topf. »Ilse, schnell, das große Sieb!« Und Ilse brachte das Sieb aus dem Badezimmer, ein straffes Geflecht, straff wie sie, und er schüttete den Reis in das Sieb, hängte den Reis in dem Sieb zur Nachquellung und Wiedererwärmung in den Topf über den Wasserdampf. »Ein Rezept aus Batavia. Der Reis wird gar und bleibt körnig.« Und da wusste Siegfried, dass er Kürenberg länger kannte, als er gedacht hatte. »Mein Vater begleitete Kürenberg hinaus.« Ich spielte in der Diele. Und als mein Vater hinter Kürenberg die Tür geschlossen hatte, sah ich an seinem geröteten Gesicht, dass er verärgert war. Und er schalt mich, weil ich in der Diele spielte. Und ging zu meiner Mutter hinein. Und ich folgte ihm, weil ich nicht wusste, wohin ich gehen sollte in dem großen Haus. Und ich folgte ihm auch aus Neugierde, obwohl ich wusste, dass er schlechter Laune war. Wie meistens, wenn man ihn um Hilfe gebeten hatte. Und die Leute schienen ihn schlecht zu kennen in unserer Stadt. Denn sie baten ihn damals oft um Hilfe. Doch er dachte gar nicht daran, sich für Verlorene einzusetzen. Nicht, weil er sie hasste, das nicht. Er war nicht verrückt. Er mochte sie nicht. So war es wohl. Aber er fürchtete sie nun, da man sie für aussätzig erklärt hatte, als Aussätzige. Und vor allem fürchtete er damals schon Onkel Jude Jan. Und Siegfried hörte ihn jetzt, wie er damals zu seiner Mutter sagte, »Unser Generalmusikdirektor war bei mir und wünschte seinen Schwiegervater, den alten Aufhäuser, frei zu bekommen. Ich habe ihm geraten, an seine Laufbahn zu denken und sich scheiden zu lassen.« Und dann sah mein Vater mich und schickte mich wütend hinaus. Und ich weiß heute, dass der alte Aufhäuser damals zum ersten Mal verhaftet war. Es war beim ersten kleinen Judenboykott-Tag. Doch erst am großen Judentag zündete man Aufhäusers Kaufhaus an. Ich hatte Ferien von der Junkerschule und sah das Haus brennen. Das erste, das ich lichterloh brennen sah. Und Aufhäuser war wieder in Schutzhaft. Und sein Vater teilte zu Hause am Familientisch die Suppe aus. Und seine Mutter sagte, »Es kann einem leid tun um all die schönen Sachen, die verbrannt sind.« Und Aufhäuser, der Schutzhäftling, wurde indes erschlagen. »Ist Ilse nun die Tochter? Kann ich sie ansehen? Wohin fliegen die Gedanken?« Die Gedanken wehrten sich. Sie sagten Siegfried, »Sie hat sich gut gehalten. Sie muss über 40 sein, dabei kaum eine Falte.« Und der Gedanke wehrte sich weiter. Die Aufhäusers waren reich. Ob man sie entschädigt hat? Und dann? Er heiratete nicht ihren Reichtum, die Zeit war schon zuvor geschritten. Er stellte sich gegen das Böse. Und dann? Sie lieben sich. Sie haben zueinander gehalten. Sie lieben sich noch immer. Und sie gingen zu Tisch. Sie setzten sich. Kürenberg tat die Speisen auf, sie schenkte den Wein ein. Und sicher war es ein köstliches Mahl. Siegfried hatte den Koch zu loben, aber er konnte nicht. Er schmeckte nichts. Oder doch? Asche schmeckte er. Lebenlose, zum Verwehen bereite Asche. Julian wusste nicht, wer ihn beobachtete. Er stand seltsam versteint und starrte durch das durchsichtige Glas der Flügeltür und auf die animierte Tafelrunde, die da saß, redete und zechte. Nichts als das Holz und Glas der Flügeltür trennte Julian von seinem Schwager Friedrich Wilhelm Pfaffrath. Ob er nun hier schwadroniert oder im Stadtrat zu Hause, er ist stehen geblieben, während ich tapfer vorangeschritten bin. Tapfer und blind vorangeschritten nach der Losung, dass Gott tot sei. Er war weitergegangen als die Bürger in der Halle. Aber sie waren es, die ihm erlaubt hatten, so weit zu gehen. Sie hatten sein Wandern mit dem Tod gebilligt. Sie hatten das Blut beschworen. Sie hatten ihn gerufen. Sie hatten ihn angefeuert. Dem Schwert gehört die Welt. Sie hatten Reden geschwungen. Kein schönerer Tod als in der Schlacht. Sie hatten ihm die erste Uniform gegeben und hatten sich vor der neuen Uniform, die er sich schuf, geduckt. Sie hatten all sein Tun gepriesen. Sie hatten ihn den Kindern als Vorbild gezeigt. Sie hatten das Reich gerufen und Mord und Schlag und Leichenrauch für Deutschland hingenommen. Doch selber waren sie an ihrem Stammtisch geblieben, in altdeutscher Bierstube. Ich bin vorangeschritten. Der kleine Gottlieb hatte die Welt ändern wollen. Sieh an, er war ein Revolutionär. Und er verabscheute doch Revolutionäre und ließ sie peitschen und hängen. Er war dumm, ein dummer Kopf, der kleine Gottlieb, der die Strafe anbetete. Der kleine Gottlieb, der Prügel fürchtete und prügeln wollte. Der ohnmächtige kleine Gottlieb, der zur Macht gepilgert war und als er die Macht erreicht hatte und ihr ins Gesicht sehen durfte, was hatte er gesehen? Den Tod. Die Macht ist der Tod. Der Tod ist der einzige Allmächtige. Julian hatte es hingenommen. Er war nicht erschrocken. Denn der kleine Gottlieb hatte es immer schon geahnt, dass es nur diese eine Macht gab. Den Tod. Und nur eine wirkliche Machtübung, nur eins, was Klarheit schuf. Das Töten. Es gibt kein Auferstehen. Julian hatte dem Tod gedient. Er hatte ihn reich beliefert. Das entfernte ihn von seinen Brüdern. Er floh ihren Anblick. Er floh das Auge des unsichtbaren Spähers. Es war nicht schändlich. Es war nicht feig. Es war ein taktisches Sich-Absetzen. Er ging in eine Garküche irgendwo an seinem Weg, der jetzt ziellos war. Er trat ein in Öl und Teig und Meergerüche. Er stellte sich an das Buffet. Er hätte alles in sich hineinschlingen mögen. Ein wahnsinniger Hunger quälte ihn. Oh, dicke weiße Bohnen. Ein deutsches Gericht. Ein Schulhaus-Kinderzeitgericht. Er deutete darauf hin. Aber die Bohnen waren kalte Speise. Kein deutsches Gericht. Sie glitschten glatt in Öl, schwammen scharf in Essig. Und überdies schmeckten sie fischig, denn was er für Fleisch gehalten hatte auf seinem Teller, war traniger Fisch. Aber er schlang alles hinunter und hinterher noch eine Pasta. Nudeln, jetzt ganz italienisch. Die Tomatensoße schmierte sich ihm weich und fettig um den Mund, ein welscher Kuss. Die Spaghetti hingen die Lippen abwärts. Man hatte ihm kein Messer gegeben, sie zu schneiden. Und nun schnaufte er sie hoch wie eine Kuh das lange Gras. Und erst ein neuer halber Liter Chianti reinigte Julian. Ach, das macht mich wieder zum Menschen. Das glaubte er. Der Mensch erreichte durch Gassengeschlängel die Piazza San Silvestro. Er sah die Leuchtschrift des Telefonamtes. Das war ihm recht. Er ging in das Haus, sah die Zellen mit den Sprechapparaten, wusste sie nicht zu bedienen. Er schrieb den Namen von Pfaffraths Hotel auf einen Zettel, reichte ihn der Schalterbeamtin, die suchte für ihn die Nummer aus dem Verzeichnis, verkaufte ihm eine Telefonmarke. Er stand in der Zelle, er wählte die Ziffern der Drehscheibe. Pronto? Pfaffrath! Könnte ich an Pfaffrath sprechen? Judian hörte im Ohr knacken, sausen und Schritte. Und dann war Pfaffrath da. Hier Oberbürgermeister Pfaffrath, wer dort? Judian hätte gern du Arschloch gerufen. Oder sollte er seine Titel abschnarren, die militärischen und die parteiamtlichen? Oder gar den windig-orientalisch blumenreichen, den er jetzt trug? Sollte er sich als Obereunuch melden, als Haremsbeschäler, als Wüstenschreck? Oder sollte er piepsen, hier ist Gottlieb? Judian! Nun räusperte sich Pfaffrath. Räusperte sich vom Oberbürgermeister zum Schwager hin, überwand wohl auch ein wenig Schreck und Grauen vor der Stimme des geliebten und gefürchteten Toten, des Familienstolzes und der Familienangst. Wo bist du denn? Wir warten schon auf dich. Geschäfte, ich habe wenig Zeit. Judian bestellte sie für den anderen Tag in sein Hotel, in den großen prächtigen Palast an der Via Veneto. Sie sollten Judian in all seinem Glanz sehen. Und er nannte ihm den falschen Namen. Den Deck- und Passnamen, den er führte. Wiederhole den Namen. Oberbürgermeister Friedrich Wilhelm Pfaffrath wiederholte brav den Falschnamen, die Urkundenlüge. Der wird nicht mehr in Gönnerhaltung vor mich treten. Er wird stramm stehen. Judians Abschlich aus dem von Deutschen bevorzugten Haus war keine Flucht. Der Abschlich war bewährte hohe Taktik gewesen. Und er fühlte sich wieder oben auf, war wieder Herr seines Schicksals. Ein Sieger verließ das Telefonamt. Ein Priester wartet auf Sie. Ein Priester? Ja, er wartet auf Ihrem Zimmer. Sonderbar. Zu dieser Stunde? Er stieg die Treppe zu seinem Hotelzimmer hinauf. Die Treppe des alten Hauses. Die Steinstufen waren zu kleinen Mulden ausgetreten. Das Gemäuer senkte sich. Der Boden seines Stockwerks hing schief. Er ging wie bergan und erreichte die schlecht sperrende Tür seines Zimmers. Kein Licht schimmerte durch die breiten Ritzen im aufgesprungenen Holz. Es muss ein Irrtum sein. Er öffnete die Tür und da sah er ihn der Tür gegenüber am Fenster stehen. Ein hoher schwarzer Schatten, ein Priester im Licht der Scheinwerfer, die draußen die Fontana di Trevi anstrahlten. Er war groß und wirkte hager. Sein Gesicht war bleich. Siegfried schaltete das Zimmerlicht an, die unverhüllte Glühbirne. Siegfried, ich habe deine Adresse ausfindig gemacht. Verzeih, ich will dich nicht stören. Ich störe dich sicher und ich gehe besser gleich wieder, wenn ich dich störe. Es war Adolf, der groß und hager, verwirrt und im geistlichen Kleid vor ihm stand. Adolf Judejan, der Sohn seines einst so mächtigen und schrecklichen Onkels. Und er sah Adolf, wie er ihn zuletzt gesehen hatte, auf der Ordensburg. Klein. Adolf war jünger als er. Ein kleiner, armer Soldat in der Uniform der Junkerschule. Klein, in langer, schwarzer Militärhose mit roter Biese. Klein in dem braunen Parteirock, klein unter dem schwarzen Schiffchen, das schräg auf das kurzgeschnittene, nach Vorschrift gescheitelte Haar gesetzt war. Auch ich bin so rumgelaufen. Und ich habe es gehasst. Setz dich doch. Er schob Adolf den schäbigen, wackligen Stuhl der Herberge hin, drängte von der Marmorplatte der Kommode Bücher, Zeitungen und Notenblätter zurück. Er holte aus der Schublade den Korkenzieher, öffnete eine Flasche Wein, die er mitgebracht hatte, und spülte das Zahnputzglas im Waschbecken aus. Er schenkte den Wein ein. Trink zuerst. Wir müssen aus einem Glas trinken. Ich habe nur ein Glas. Ich trinke nicht. Als Priester darfst du doch ein Glas Wein trinken. Das ist doch keine Sünde. Eine Sünde ist es nicht. Aber ich danke dir. Ich mag nicht. Außerdem bin ich noch nicht Priester. Ich habe erst die Diakonatsweihe. Was ist der Unterschied? Ich darf taufen, aber ich kann noch nicht die Messe feiern. Ich habe noch keine Absolutionsgewalt. Ich kann die Sünden nicht vergeben. Erst wenn mich der Bischof zum Priester geweiht hat, darf ich die Sünden nachlassen. Da wirst du viel zu tun haben. Thank you. dem Keller mochten Ratten nisten, aber es zog Julian hinab. Es zog ihn von der breiten, langweiligen Via Nazionale hinunter in diesen Keller, die feuchten, schmutzigen Steinstufen hinab. Die Fresslust trieb ihn, der Durst trieb ihn. Ein Schild deutsche Küche lockte, ein Schild Pilsener Bier. Deutsch sei der Mann, deutsch sei das Essen. Pilsen ist eine deutsche Stadt. Man hat sie nicht genug verteidigt. Man hat sie durch Verrat verloren. Die Skuterwerke waren kriegswichtig. Das Bier war kriegswichtig. Verschwörung. Untermenschentum. Ratten. Die Fremdarbeiter. Gefahr vom Reichssicherheitshauptamt erkannt und bereinigt. Kamerad Heydrich hat durchgegriffen. Kamerad Heydrich war tot. War Blut von seinem Blut. War sein Spiegelgesicht. Ich lebe. Immer der gleiche Vorwurf. Es war Eva, die den Vorwurf in ihm dachte. Warum lebt sie? Warum überlebte sie? Denken war nicht seine Art. Das war Treibsand, gefährliches, verbotenes Territorium. Literaten denken, Kulturbolschewisten denken, Juden denken. Schärfer denkt die Pistole. Julian hatte keine Waffe bei sich. Er fühlte sich wehrlos. Was ist mit mir? Warum ging er nicht gut gekleidet, mit einem guten Pass ausgestattet, mit Geld reichlich versehen, in ein gutes Restaurant? Füllte sich den Bauch bis zum Spein, fühlte ihn sich, wie ihn sich die Juden wieder fühlten, füllte ihn sich mit Gänseleber, mit Mayonnaise, mit zarten, gemästeten Kapaunen, ging dann in ein Dancing, gut gekleidet, mit Geld versehen, trank sich voll und gabelte für die Nacht was auf, wohlgekleidet, wohlversehen, geil wie die Juden. Ich kann konkurrieren. Ich darf Ansprüche stellen. Warum tue ich es nicht? Fressen, saufen, huren, das ist Landsknechtsweise. So geht das Landsknechtslied. Im Freikorps hatten sie es gesungen. Bei Rossbach hatten sie es am Lagerfeuer gesungen. Im Schwarzen Reichswehrlager hatte man es gebrüllt, im Fehmewald. Jude Jan war ein Landsknecht. Er war der letzte übrig gebliebene Landsknecht. Er ging hinunter, Pilsener Bier, stieg in die Unterwelt, tschechische Ratten, Pilsener Fässer. Es empfing ihn ein Steinkeller, groß, gewölbig, ein paar Tische, ein paar Stühle, hinten eine Theke, oxidierende, rostige Bierhähne, Bierschaum wie erbrochen auf dem Zink. An einem Tisch saßen zwei Männer, sie spielten Karten. Sie musterten Julian, sie grinsten. Sie sind auch nicht von hier. Sie sprachen Deutsch. Er setzte sich. Hummel, Hummel. Ein Pilz. Eine Runde. Die Männer grinsten. Die Männer sagten Kamerad zu Julian. Einer sagte vom anderen, der ist mein Kumpel. Julian fühlte sich angezogen. Das Bier kam. Es schmeckte stechend. Es schmeckte wie eine mit Gift gemischte Brauselimonade, doch es war kalt. Die Gläser waren beschlagen. Die Männer hoben die frostbeschlagenen Gläser mit dem giftig schmeckenden Bier gegen Julian. Der Kellner servierte Speisen. Die Männer hatten sie wohl bestellt. Braun gebrannte Zwiebeln brutzelten auf großen gehackten Steaks. Ach, das schmeckt wie zu Hause. Quatsch, wie beim Barras. Ich habe immer nur beim Barras gut gefuttert. Ja. Bei welchem Haufen? Nimm mal die Brille ab. Du bist auch kein heuriger Hase. Julian nahm die Brille ab. Er sah die beiden an. Sie waren seine rechten Söhne. Sie nannten eine Formation. Julian kannte die Formation gut. Eine Truppe verruchter Kerle. Die Helden gingen ran, wo die Wehrmacht nicht mitzog. Die haben viele umgelegt. Sie waren Julian unterstellt gewesen. Sie hatten Bevölkerungsfragen für den Führer gelöst. Sie hatten Völkermord getrieben. Julian fragte nach ihrem Kommandeur, einem fixen Kerl, einer brauchbaren Bestie. Sie grinsten ihn an. Einer zeichnete eine Schlinge in die Luft und zog sie zu. In Warschau. Was macht ihr? Ach, wir fahren so rum. Wie lange schon? Lange. Woher? Wien. Sie waren keine Germanen, waren ostische Mischrasse, österreichische SS. Sie waren überall durchgerutscht. Julian betrachtete sie, wie die Kobra die Kröte betrachtet. Und sie hielten ihn für den großen Ochsenfrosch. aber er sah sie auch mit dem Wohlwollen und der Berechnung des Schlangenzüchters an. Mit dem Wohlwollen und der Berechnung des Reptiliengärtners, der das Ungetier zu Giftgabe und Vivisektion in die Laboratorien liefert. Judean schickte Männer und Jünglinge in das stinkende, blutige Labor der Geschichte. Er schickte sie in die Versuchsstation des Todes. Soll ich mich zu erkennen geben? Soll ich sie für die Wüste verpflichten? Er fürchtete sich nicht, seinen Namen zu nennen, aber nachdem er mit ihnen gegessen und getrunken hatte, verbot ihm sein Rang, sich zu offenbaren. Der kommandierende Mörder saß nicht mit den Handlangern bei Tisch. Das widersprach den Casino-Sitten. Wir haben einen Wagen. Sie nannten das Organisieren. Sie hatten zu organisieren gelernt. Sie organisierten noch immer. Judean beglich die Rechnung. Es amüsierte ihn, dass sie nun meinten, er würde die Zeche bezahlen. Ich zahle nie die Zeche. Er ist doch mein Vater. Sie ist doch meine Mutter. Und so erfuhr Siegfried, dass sie in Rom waren. Seine Eltern, seine Tante und Onkel Judean. Auch er. Er lebt. Adolf stützte sein Gesicht in die Hände und er erzählte Siegfried vom Ende. Vom Ende der Ordensschule. Vom Ende der Tage. Die Erzieher haben uns Gewehre gegeben. Beutegewehre aus Siegestagen mit verrosteten Läufen. Und wir sollten zusammen mit den alten Männern des Volkssturms den Adlerhorst verteidigen. Aber die alten Männer des Volkssturms verdrückten sich in den Wald und in die Berge. Und die forschen Erzieher huschten wie Mäuse umher. Denn nun sollten sie für den Speck zahlen, den sie gegessen hatten. Nun saßen sie in der Falle. Saßen im Netz des Käfigs, den sie Masche für Masche mitgeflochten hatten. Und dann hieß es gehe noch ein Zug. Und die Erzieher schickten uns Kinder nach Hause. Ohne Gewehr, ohne Handgranaten, aber in der braunen Schuluniform. Aber das Zuhause war nicht mehr zu erreichen. Das Zuhause war nur eine Erinnerung. Unser Zug kam nicht weit. Wir wurden von Tieffliegern beschossen. Wie wütende Hornissen stachen die Flieger mit Schussgabeln durch splitterndes Glas, Blech und Holz der Abteile. Ich blieb unverletzt. Wer überlebt hatte, ging zu Fuß den Bahndamm weiter, dem Schotter nach. Wir stolperten über die Schwellen und dann trafen wir den anderen Zug. Es war ein Konzentrationslager, das verladen und auf dem Gleis liegen geblieben war. Gerippe guckten uns Kinder an. Tote guckten uns an. Es war keine Wachmannschaft mehr da. Und der Zug stand zwischen Wald und Wiese. Es war ein Frühlingstag. Die ersten Blumen blühten. Die ersten Falter schwirrten. Wir Kinder in unseren braunen Jacken standen allein den Häftlingen im blau-weißen Sträflingskleid gegenüber. Und die Gerippe und die Toten schauten aus tiefliegenden Augenhöhlen wie durch unsere Parteijunker hindurch. Wir liefen vom Bahnkörper hinunter in den Wald. Wir blieben nicht beisammen. Wir zerstreuten uns, wir gingen grußlos auseinander. Kein Arm wurde gereckt, kein Heil Hitler geschrien. Und ich setzte mich vor ein Gebüsch ins Gras, denn ich wusste nicht, wohin ich gehen sollte. In dem Gebüsch hatte sich aber ein Gespenst versteckt. Das Gespenst hielt einen Knüppel und kam aus dem Gebüsch. Eine schlotternde Gestalt, ein ausgemergelter Leib, eine verprügelte Haut, ein kahlgeschorener Kinderschädel, ein Totenantlitz. Und das Gespenst in seiner blau-weiß gestreiften Zwangsjacke hob den Knüppel. Und seine Nase stand groß und knochig in dem Hungertodgesicht. Und ich, Adolf Judean, erblickte das Stürmerbild und sah zum ersten Mal einen lebenden Juden. Wenn der Jude auch kaum noch am Leben war. Und das Gespenst, den Knüppel erhoben in der zitternden Hand, schrie nach Brot. Ich öffnete meinen Rucksack. Ich hatte Brot und Wurst und Margarine. Wir hatten Marschverpflegung bekommen. Und ich reichte die Verpflegung dem Gespenst, das den Rucksack an sich riss und sich in einiger Entfernung von mir niedersetzte und die Wurst und das Brot in großen Stücken in sich hineinstopfte. Ich sah ihm zu. Und das Gespenst, das sah, wie ich ihn ansah, warf mir von der Wurst und vom Brot zu und rief: Iss auch, es reicht für uns beide. Und ich aß. Ohne Hunger und ohne, dass es mir schmeckte, aber auch ohne Ekel. Der jüdische Junge fragte: Bist du Nazi? Mein Vater, sagte ich. Meine Leute sind tot, sagte der jüdische Junge. Der jüdische Junge erbrach sich. Er gab die Wurst und das Brot und die Margarine wieder von sich. Er klapperte mit den Zähnen und es war, als klapperten alle seine durch die bleiche Haut drängenden Knochen. Ich zog meine braune Parteijacke aus und legte sie über den Jungen. Ich weiß nicht, warum ich es tat. Ich tat es nicht aus Mitleid. Ich tat es nicht aus Liebe. Nicht einmal aus Scham deckte ich den Jungen zu. Ich tat es einfach, weil der andere zu frieren schien. Nachher tauschten wir unsere Jacken. Ich zog die blau-weiß gestreifte Sträflingsjacke mit dem Judenstern an. Mein Herz schlug so, dass ich den Schlag in den Adern spürte. Die Jacke brannte. Ich fühlte es. Wir legten uns in das Laub und deckten uns mit Zweigen zu. Wir lagen beieinander und wärmten einander in dieser Nacht. Zum Bahnhof! Julian war in das Automobil der ergebenen Untergebenen, der freigelassenen und nicht freigelassenen Knechte gestiegen. Es war ein verbeultes Vehikel, fast ein Kriegs- und Kübelwagen. Sie waren auf Feldfahrt, auf Spättour. Sie stießen vor. Der Bahnhof, das Ziel, lag in der Nähe. Aber Julian, neben dem Fahrer sitzend, der andere hockte hinter ihm, hockte in seinem Rücken, Julian merkte, dass die Fahrt nicht zum Bahnhof ging, dass sie schweifend war, planlos, suchend in Bogen fuhren sie. Die denken wirklich, ich würde die Zeche bezahlen. Blöde Hunde. Sie meinen, mich im Netz zu haben. Doch Julian kannte sich aus. So fuhr man in den Fehmewald. Ein Schlag von hinten, ein Schuss von hinten. Und dann dem Toten die Brieftasche weggenommen und im Mauerschatten die Wagentür geöffnet und die Leiche in den Kehricht gestoßen. Er kannte sich aus. Und Führerbefehl war es am Ende, den Befehlshaber, der versagte, den Feigen, der kapitulierte, umzulegen. Befehl an jedermann. Besonderer Befehl an diese hier. Österreichische SS, des Führers angestammte Garde. Aber Julian hatte nicht versagt. Er hatte nicht kapituliert. Mit mir ist das nicht zu machen. Die wollen mit meinem Geld in den Puff gehen. Aber ich lasse mich nicht auf der Flucht erschießen. Er war der Erfinder der Methode und ließ sich nicht in die Flucht treiben. Er war auf taktischen Umwegen, auf Umgehungspfaden, auf Wüstenrouten, folgte Schakallosungen. Aber sein Ziel blieb Deutschland. Seine Fata Morgana war Großdeutschland. Nichts konnte ihn beirren. Er kotzte sie an. Der Wagen stand augenblicklich. Das morsche Blech zitterte. Es tat Julian wohl, sie anzukotzen. Sie waren seine Leute, waren seine Bluthunde, seine Jungens. Er stauchte sie zurecht. Sie erkannten die Stimme ihres Herrn. Sie widersprachen nicht, sie leugneten nichts. Sie hätten ihm nun die Stiefel geleckt. Er stieg aus dem Wagen. Kehrt! Sie wendeten den Wagen, sie brausten ab. Vor ihm war der Tunnel. Er lockte Julian. Er lief hinein, er wurde hineingezogen. Es war eine Hadespforte. Der Tunnel war gerade und kühl gekachelt. Er war eine Kanalisationsröhre des Verkehrs, in der die Omnibusse dröhnten und Neonlichter der Unterwelt Leichenfarben gaben. Hier wollten sie mich abknallen. Sein Instinkt hatte ihn nicht betrogen. Er war im letzten Moment aus dem Kübelwagen gesprungen. Er lief auf dem schmalen Gehsteig längs der Tunnelwand. Es war ihm, als laufe er durch sein Grab. Es war ein langes Grab, ein hygienisches Grab. Es hatte was von Küche, Kühlhaus und Pissoir. Man bekam in der Morgue keine Erde zu schlucken. Das Fehmeropfer hatte Erde geschluckt. Das Opfer war ein junger Mensch gewesen. Ach, ich war damals ein junger Mensch. Das Opfer war sein Kamerad. Schnell grub der Feldspaten das Opfer ein. Auch die anderen hatten Erde geschluckt. In Polen, in Russland, in der Ukraine hatten sie Erde geschluckt. Sie mussten einen Graben ausheben. Dann mussten sie sich entkleiden. Nackt standen sie vor dem Graben. Fotografien erreichten die höchsten Dienststellen, wurden weitergereicht, wurden beim Frühstück besehen. Es gab einen Witz von Titten, Schwänzen und Fotzen. Zeugung und Tod, die Todesvermählung, eine uralte Mythe. Ein Rassenprofessor, ein Brauchtumsdozent wurden ausgeschickt, die letzten Erektionen zu studieren. Bilder im Stürmer. Der Stürmer war ausgebreitet an die Schulmauer geklebt. 8-Jährige lasen ihn, 8-Jährige schossen. Durchsiebte Leiber füllten den Graben. Der geschundene Mensch, der geschändete Mensch, der Schandmensch und darüber der Himmel. Die nach ihnen kamen, deckten die ersten mit Erde zu. Erde war über Judean. Über dem Tunnel war der Garten des Quirinals. Päpste waren durch den Garten gewandelt. Päpste hatten im Garten gebetet. Ihr Gebet war nicht erhört worden. Oder was um Himmels Willen hatten sie von Gott verlangt? 2000 Jahre christliche Erleuchtung und am Ende lebte Judean? Warum dann die Vertreibung der alten Götter? Gerechtigkeit für Judean! Judean kam durch den Tunnel. Die Unterwelt gab ihn frei. Er erreichte den Ausgang. Das Grab entließ ihn. Der Hades spuckte ihn aus. Er stand am Anfang der Via del Lavatore. Sie lag still und verlassen da. Die Nacht war lind. Doch vom Ende der dunklen Straße lockte Gesang. Adolf war gegangen. Siegfried wollte das Fenster schließen. Auf der Piazza der Fontana di Trevi stand nun ein deutscher Frauenchor vor der Säulengrotte. Stand vor den Göttern und Halbgöttern und Fabelwesen im barocken Gewand. Stand vor der steingewordenen Mythe aus der alten Zeit. Stand vor dem Wasser aus der römischen Wasserleitung. Stand im Scheinwerferlicht des fremden Verkehrs und im Kandelaberschein der Stadtbeleuchtung und sang. Sang sein Lied inmitten von Rom. Ein Mann war aus der Via del Lavatore gekommen und hatte sich zu den Frauen gesellt. Er war froh, sie zu finden, froh, sie getroffen zu haben. Judean war dem Lied nachgegangen, dem deutschen Lied, dem Gesang der deutschen Frauen. Irgendwo drehte ein Mann an einem Absperrhahn und das Wasser der Fontana di Trevi sprudelte nicht mehr über den nach barocken Geschmack aus Stein gemeißelten Olymp der Götter, Halbgötter und Fabelwesen. Das Rauschen des Brunnens fiel aus. Es fiel aus der Zeit. Die Stille war zu hören. Siegfried schaute zum Fenster hinunter. Judean fühlte sich durch die schlafende Stadt herausgefordert. Die Stadt spottete seiner. Nicht die Schläfer ärgerten Judean. Sie mögen in ihren stinkenden Betten, mögen in den Armen ihrer geilen Frauen liegen, sich schwächen und die Schlachten des Lebens verlieren. Ihn empörte die schlafende Stadt in ihrer Gesamtheit. Jedes geschlossene Fenster, jede verriegelte Tür, jeder heruntergelassene Rollladen empörte ihn. Es ergrimmte ihn, dass die Stadt nicht auf seinen Befehl schlief. Dann würden Streifen durch die Straßen gehen. Ein Stahlhelm auf dem Haupt, die Feldpolizeikette über der Brust. Maschinenpistolen in den Händen. Und die Streifen würden darauf achten, dass mein Schlafbefehl eingehalten wird. Aber Rom schlief ohne seine Erlaubnis. Es wagte zu träumen. Es wagte, sich in Sicherheit zu wiegen. Es ist Sabotage. Es ist Sabotage eines Krieges, der noch lange nicht zu Ende ist. Oder der noch gar nicht recht begonnen hat. Mein Krieg! An der Piazza Colonna fand er ein Taxi und ließ sich zur Via Veneto fahren. Zurück zu dem großen Hotel. Zurück zu der Burg, die sein Befehlsstand gewesen war. Der Befehlsstand des Mächtigen, des großen Judejan. Adolf fand die schlafende Stadt still und der unruhigen Seele ihren Frieden gebend. Es ist wie ein Gang über einen großen Friedhof mit erhabenen Grabdenkmälern, efeu umwachsenen Kreuzen und alten Kapellen. Und es war Adolf recht, dass die Stadt den Frieden eines Friedhofs hatte. Und vielleicht bin auch ich gestorben. Es wäre mir recht. Und ich ginge als Toter durch die tote Stadt und suchte als Toter die Gasse mit der Absteige der reisenden Kleriker. Auch sie Tote, tot in ihren toten Betten, in ihrer toten Absteige. Da leuchtete auch schon das Licht, eine ewige Lampe. Und Judejan ließ das Taxi vorzeitig halten und stieg aus dem Wagen. Die schönen Kellner in ihren schönen lila Fräcken stellten gerade die Stühle auf die Tische und die lächelnde, schöne Laura zählte das Geld in der Kasse und lächelte ihr beglückendes Lächeln, das bezaubernde, strahlende und von keinem Gedanken getrübte Wunder ihres Lächelns. Und Judejan, von Laura, von den Kellnern nicht gesehen, sondierte das Terrain. Er hatte die Jagd nicht vergessen, spähte durch einen Spalt der nun verhangenen Tür. Ein Dieb späht so. Oder ein Mörder. Und er sah Laura. Er sah ihr Lächeln. Es berührte auch ihn. Auch auf ihn wirkte der Zauber. Aber das Lächeln quälte ihn auch. Lauras Lider sind zur Nacht blau geschminkt. Und groß ist so der Blick ihrer Augen. Und ihr Gesicht ist weiß gepudert. Und ihr Mund ist kaum bemalt. Sie wirkt so blass. Sie wirkt zart und aufgescheucht. Aus Nacht gesponnen. In die Nacht gescheucht. Judejan drückte gegen die Klinke der Tür. Sie gab nach. Seine Hand lag groß und schwer auf der Klinke. Einer zierlichen Klinke aus Silberbronze. Aber Judejan zog seine Hand zurück. Man weiß es hier nicht. Eine Jüdin ist sie, eine Judenschickse. Wer sich in Polen mit einer Judenschickse einließ, der hing. Und wieder drückte er die Klinke. Und wieder ließ er sie. Eine Judensau. Fürchtete er sich. Der Nachtpförtner des Hotels grüßte ihn. Grüßte ihn mit der behandschuhten Hand am Mützenschirm. Grüßte Judejan den Kommandierenden, der hier Herr war, wenn auch unter angenommenem Namen. Die Seide der Zimmerwände glitzerte. Es war ein Zimmer wie im Puff. Der kleine Gottlieb hätte es nicht besser träumen können. Warum habe ich das Mädchen nicht abgefangen? Warum habe ich sie nicht mitgenommen? Ich hätte sie gevögelt und nachher hätte ich sie rausgeschmissen. Es hätte ihm gut getan, sie zu vögeln. Und es hätte ihm gut getan, sie rauszuschmeißen. Auf dem Damast des Bettes lag der räudige Kater Benito. Er reckte sich, machte einen Buckel und blinzelte. Judejan kraulte ihm das schüttere Fell. Das Tier stank. Überall stank es. Der Kater blickte ihn spöttisch an. Du hast dich überlebt. Du bist machtlos. Ob ich dem Pförtner befehlen kann, mir ein Mädchen zu besorgen? Einmal hätte er es gekonnt. Er hätte 100 Mädchen holen lassen können. Er hätte sie umarmen und verurteilen können. Soll ich Eva anrufen? Vielleicht kann ich jetzt in der Nacht mit Eva sprechen. Es ist gut, durch das Telefon zu sprechen. Den Befehl an das Himmelfahrtskommando funkte man. Oder man gab ihn durch den Draht. Man ging nicht persönlich hin. Eva ist eine deutsche Frau, eine Nationalsozialistin. Sie muss mich verstehen. Sie musste verstehen, dass Judejan noch nicht gestorben war. dass er am Rande des Lebens wanderte. Eva ist eine deutsche Frau. Wie die Frauen, die an dem Brunnen das schöne deutsche Lied gesungen haben. Aber sie ist mehr als diese Frauen. Sie ist eine Führerfrau. Sie ist meine Frau. Sie würde ihn verstehen. Es war dumm von Julian gewesen, dass er sich vor der Begegnung mit Eva gefürchtet hatte. Was lockt mich das welsche, vielleicht gar jüdische Mädchen aus der Lila Bar? Das Mädchen ist nicht mein Fall. Sie ist nicht deutsch. Aber irgendetwas war an ihrem Wesen, dass er gerade sie haben wollte. Sie ist halt eine Hure. Oder sie ist doch eine Jüdin. Eine magere, geile, jüdische Hure. Das ist Rassenschande. Er brauchte das Mädchen nicht zu fürchten. Er konnte sie hassen. Das ist es. Ich brauche eine Frau, um sie zu hassen. Er brauchte für seine Hände, für seinen Leib einen anderen Leib. Ein anderes Leben, das zu hassen und zu vernichten war. Nur wenn man tötet, lebt man. Und wer als ein Barmädchen war jetzt für Judians Hass noch erreichbar? Er war entmachtet. Er war machtlos und Eva schlief. Schlief gerade ausgestreckt. Schlief auf dem schmalen Bett der engen Hotelkammer. Schlief unentspannt. Nur der Haarknoten war gelöst, vergilbter und auf dem Feld gebliebener Weizen, Stroh nicht in die Scheuer gekommen, erbleicht und ergraut. Aber sie schlief fest, traumlos, törichten offenen Mundes, ein wenig röchelnd, ein wenig nach der Haut der aufgekochten Milch riechend, die schlafende, zürnende Norne nächtlichen Nichtdenkens, nächtlichem Nichtdenken anheimgegeben. Zufrieden schlummerte Friedrich Wilhelm Pfaffrath mit seiner Frau Anna auf der Reise noch einmal im Ehebett. Wenn auch nicht in Umarmung vereint, zu Hause hatten sie nun getrennte Betten. Warum sollte ich unzufrieden sein? Mein Leben dünkte mir makellos. Und das Leben zeigte sich im Ganzen gesehen nicht undankbar gegen die Makellosen. Und Friedrich Wilhelm Pfaffrath war durch Zustimmung, Sympathie, Anhänglichkeit und demokratische Wahl wieder Oberhaupt seiner Stadt geworden. Makellos. Nicht durch Machenschaften, Wahlschwindel und Bestechung oder gar von Besatzungsgnaden. Sie hatten ihn freiwillig gewählt. Und er war es zufrieden, ihr Oberbürgermeister zu sein. Wenn er auch Oberpräsident gewesen war und Verwalter großer Parteivermögen. Er war zufrieden. Er war makellos. Doch ein Albtraum beunruhigte unverdient und ungerecht des makellosen Schlummer. Schwager Judian kommt in schwarzer Uniform auf schnaubendem Ross an mein Bett geritten und ein Chor singt, das ist Lützos wilde, verwegene Jagd. Und Schwager Judian reißt mich zu sich auf das schnaubende Pferd hinein in Lützos wilde, verwegene Jagd. Und wir stürmen gen Himmel, wo Julian eine große, leuchtende Hakenkreuzfahne entfaltet. Und dann ließ er Pfaffrath fallen, stieß ihn hinab und Pfaffrath fiel, fiel, fiel. Gegen diesen Traum war der mächtige Oberbürgermeister Friedrich Wilhelm Pfaffrath machtlos. Machtlos. Papst betet. Er betet in seiner Kapelle, dem kleinen Betraum seiner Wohnung im Vatikan. Er kniet auf den mit Purpur belegten Stufen des Altars. Ein Bild des Gekreuzigten blickt auf ihn herab. Ein Bild der Mutter Gottes schaut ihn an. St. Petrus lugt aus Wolken herunter. Der Papst betet für die Christen. Und für die Feinde der Christenheit. Er betet für die Stadt Rom und für die Welt. Er betet für die Priester in aller Welt und betet für die Gottesleugner in aller Welt. Er bittet Gott, die Regierungen der Länder nach seinem Willen zu erleuchten, und er bittet Gott, sich auch den Beherrschern der rebellisch gesonnenen Reiche zu offenbaren. Er erfleht die Fürbitte der Mutter Gottes für Bankiers, Gefangene, Henker, Polizisten, Soldaten, für Atomforscher und die Kranken und Krüppel von Hiroshima, für Arbeiter und Kaufleute, für Radrennfahrer und Fußballspieler. Kraft seiner Weihen segnet er die Völker und die Rassen. Und der Gekreuzigte blickt schmerzlich auf ihn hinunter. Und die Mutter Gottes schaut ihn lächelnd, aber traurig an. Und St. Petrus hat sich wohl von der Erde in die Wolken erhoben. Aber ein Zweifel bleibt, ob er den Himmel erreicht hat. Denn der Weg in den Himmel fängt bei den Wolken gerade an. Und nichts ist erreicht, wenn man in Wolken schwebt. Die Reise hat noch nicht einmal begonnen. Der Tod in Rom. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Wolfgang Köppen. Musik Hermann Kretschmar. Bearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Zweiter Teil. Accipe spiritum sanctum, quorum remiseris peccata, remituntur eis, et quorum retinueris retenta sunt. Adolf saß am unteren Ende der Tafel im Speisesaal, der Herberge der reisenden Priester, und war in einem bräunlichen, schmutzigen Zwielicht, denn das Fenster des Zimmers ging auf einen engen Hof hinaus und war durch Gardinen noch verhängt, so dass Dämmerung herrschte. Eine Dämmerung, die man durch ein paar schwache Glühbirnen spärlich erhellte und die dem Tagesschein die bräunlich-zwielichte Farbe gaben. Einige waren schon zu frühen Messen gegangen und nun zum Frühstück zurückgekehrt, das im Preis der Übernachtung eingeschlossen und ohne Aroma war, wie alle Frühstücke in Seminaren, Krankenhäusern und Erziehungsanstalten. Adolf sah sie an, wie sie ihr Brot verzehrten, wie sie ihre Pläne machten für den Tag, ihn nützlich in Rom zu verwenden. Ob Gott sie erwählt? Ob Gott sie gesandt hat? Ehrgeizige Raben und schüchterne Vogelscheuchen. Warum hat Gott da nicht mehr getan? Warum wehren seine Diener sich nicht entschiedener gegen der weltunglücklichen Lauf? Er fand keine Antwort. Wie er auch keine Antwort auf die Frage fand, ob er seine Mutter aufsuchen, ob er sich seinem Vater stellen sollte. Und in dem Zwielicht der Herberge aus dummer, sinnloser Freudlosigkeit und sinnwidriger, säuerlicher Frömmigkeit erschien ihm Christus nicht. Und er konnte ihn nicht wie Petrus fragen: Herr, wohin gehst du? Warum willst du ihn nicht sehen? Was soll er denken? Eva konnte es ihnen nicht sagen. Ihnen, die wieder den Tag genossen und sich abgefunden hatten, sich abgefunden mit allem Zusammenbruch, mit Verrat und Flederei. Sie konnte ihnen nicht erklären, dass ihr und Judejans Ehebund so eng mit dem Dritten Reich verknüpft war und nur in diesem Glauben bestanden, nur aus diesem Quell sich genährt hatte. Er ist nun aufgelöst. Der Bund hat sich von selbst gelöst, als Hitler starb, als das Reich verging und fremde Soldaten auf deutschem Boden der Vorsehung und Zukunftsschau des Führers spotteten. Und der Brief, der von Judejan kam, die Kunde erlebe, hatte sie erschreckt statt beglückt. Aber wem konnte sie es sagen? Meinem Sohn. Mein Sohn ist mein Feind. Adolf war ihr bitterster Feind, wenn das Wort bitter Bitternis enthält. Und wäre sie fromm gewesen, hätte sie den Sohn verflucht. Aber er war ja der Fromme. Und ihr stand als Heidin kein Fluch zu Gebot. Die Heidin war arm. Sie glaubte nicht an Verwünschungen, nicht an Segensentziehungen. Sie glaubte an ein völkisches Leben. Und für den wieder das völkische Leben Frevelnden gab es allein den Tod. Aber ich kann Adolf ja nicht töten. Ich habe die Macht nicht mehr. Ich kann ihn nur vergessen. Das Vergessen dauerte seine Zeit. Und am Vergessen war sie. Aber nun brachte Judejan mit seinem Erscheinen alles Vergessene zurück. Allen Zusammenbruch, alle Verluste, alle Lossagungen. Und sie wollte Judejan nicht sehen. Und sie blieb im Hotel. Und es war ihr, als werde sie ausgepeitscht. Wir können es ihm nicht sagen. Wir müssen es ihm schonend beibringen, sagte Friedrich Wilhelm Pfaffrath auf dem Weg zu Julians Hotel. Sie ist verrückt. Und nach allem, was sie durchgemacht hat, ist es kein Wunder, dass sie verrückt geworden ist. Aber wir haben getan, was wir konnten. Wir haben uns nichts vorzuwerfen. Niemand kann uns etwas vorwerfen. Wir haben ihr beigestanden, das wird Julian einsehen. Wir haben sie hierher gebracht. Und jetzt muss Julian entscheiden, was geschehen soll. Julian empfing sie in einem Schlafrock. Er hatte sich mit Franzbranntwein abgerieben und ein duftendes Haarwasser auf seine grauen Borsten geschüttet. Und er sah wie ein alter, erfolgreicher Boxer aus, der für viel Geld noch einmal in den Ring klettert. Der Luxus, der ihn umgab, beirrte sie. Sie standen wie Bittsteller da, wie arme Verwandte, wie sie stets bei ihm gestanden hatten, und sie sahen die mit Seide bespannten Wände, spürten den dicken Teppich unter ihren Füßen. Seine Koffer bestachen sie. Und in dem Bett bemerkten sie als Krönung des Reichtums und Zeichen unabhängigen Herrentums einen großen, räudigen Kater. Julian freute sich, wie sie sich wunderten und sich insgeheim entsetzten. Das ist Benito. Friedrich Wilhelm Pfaffrath grauste vor dem räudigen Tier, doch ließ er es sich nicht anmerken. Julian fragte nicht nach Eva. Er durchschaute Pfaffraths. Er kniff die Lider zusammen und bekam kleine, listige, böse Schweinsaugen. Er senkte das Haupt im breiten Nacken wie ein Eber, und der Gegner im Ring mochte sich vor dem alten Schläger vorsehen. Eva ist nun die arme Verwandte und Pfaffrath sind die Wohltäter. Das kann nicht länger geduldet werden. Ich werde für Eva sorgen. Ich werde Geld auftreiben, sie soll sich ein Haus kaufen. Sie soll unabhängig werden. Als Pfaffraths anfingen, von Eva zu sprechen, winkte Julian ab. Ich werde für alles sorgen. Er machte eine diktatorische Geste. Er äußerte nicht den Wunsch, Eva zu sehen. Und Adolf? Adolf ist Pfaffe geworden. Es war wie ein Hieb auf die Halsschlagader. Julian taumelte. Sein Gesicht verzerrte sich, er wurde blass. Und dann rötete sich die Haut, Stirn und Wangen flammten, die Adern schwollen an, er wirkte apoplektisch, fasste sich an den Hals wie einer, der erstickt. Und dann brach es aus ihm heraus. Ein Strom unflat. Hosenscheißer, Speichelsammler, Kollaborateure, zu Kreuzkriecher und Arschlecker. Lahme Hunde, die vor der Hölle kreinen und vor dem Priester winseln. Ihr seid wohl in Rom, um dem Papst die Füße zu küssen. Um Absolution zu erhalten. Aber die Geschichte wird euch verurteilen, Deutschland euch verdammen, Germanien euch ausstoßen. Ihr seid wert, als Volk zugrunde zu gehen. Der Führer hat auch dies schon erkannt. Der Führer ist einem feigen Volk erschienen, einem morschen Stamm. Das war seine Tragik. Er überschwemmte sie mit Auswurf. Pfaffraths wagten sich nicht zu rühren, wie zahme Schweine vor einem wilden Eber. Sie hingen an seinen Lippen. Es war wie in alten Tagen. Der große Julian sprach, der große Bonze grollte und sie unterwarfen sich. Ja, sie fühlten ein Wohlempfinden, eine Lust im Mark, ein wollüstiges Schneiden im Bauch und in den Genitalien. Sie beteten an. Ihr seid schuld! Schuld am Verrat, am Untergang, an gebrochener Treue, an Fahnenflucht und Kapitulation, an Anbiederung an den Feind. Er brach ab. Er war erschöpft. Früher wäre er nicht erschöpft gewesen. Früher stärkten ihn solche Ausbrüche. Schweiß klebte in seinen Borstenhaaren. Schweiß näßte den seidenen Pyjama unter dem Schlafrock. Noch immer war sein Gesicht rot wie der Kamm eines Puters. Aber er war hart im Nehmen. Er ging nicht zu Boden. Und bald hatte er sich wieder gefangen. Was für ein Witz! Was für ein prächtiger Witz! Ich hätte noch mehr Pfaffen in den Himmel schicken müssen, da ich ihnen nun einen in die Kirche geliefert habe. Und dann ging er und schenkte sich einen Cognac ein, kippte ihn hinunter. Was haben wir für Kinder? Siegfried kam zu spät zur Probe. Er kam absichtlich zu spät. Er fürchtete sich. Er fürchtete seine Musik. Er fürchtete Kürenberg. Er war zu Fuß gegangen. Er war mit einem falschen Autobus in falsche Richtung gefahren. Er war einem Kind nachgegangen. Er hatte geträumt. Und seine Schritte waren gehemmt. Und seine Schuhe waren mit Blei gesohlt, als er sich dem Konzerthaus näherte. Und nun stand er zögernd im Foyer vor der Kleiderablage. Ein paar Regenmäntel baumelten wie Erhängte an traurigen Haken. Und er hörte. Und seine Musik war ihm fremd. Siegfried hörte den Schlussakkord seiner Musik. Wie ein Zusammenbruch aller Hoffnung hörte sich an. Wie eine Woge, die über ein Schiff schlägt. Und dann sind nur noch Planken da. Und etwas Geplätscher. Kürenberg trat in den Gang. Ein paar Leute folgten ihm. Journalisten, Kritiker mit Notizbüchern in der Hand. Ein Fotograf, der sofort sein Blitzlicht über der Gruppe leuchten ließ. Kürenberg sah, dass Siegfried niedergeschlagen war, und er drückte ihm die Hand. Mut! Mut! Mut! Aber Siegfried dachte: Mut? Ich bin nicht mutlos. Ich brauche keinen Mut. Vielleicht brauche ich Glauben. Ich glaube zwar, aber ich glaube, dass alles sinnlos ist. Oder nicht alles ist vielleicht sinnlos, aber dass ich hier bin, ist sinnlos. Dass ich mit diesen Menschen rede, ist sinnlos. Dass wir hier fotografiert werden, ist sinnlos. Der künstliche Blitz ist sinnlos. Meine Musik ist sinnlos. Aber sie brauchte nicht sinnlos zu sein, wenn ich nur etwas Glauben hätte. Kürenberg stellte Siegfried vor. Die Kritiker sprachen zu ihm. Sie sprachen in vielen Sprachen zu ihm. Er verstand sie nicht. Er verstand sie in vielen Sprachen nicht. Er war bei ihnen und er war nicht bei ihnen. Er war schon weit weg. Ich ging zum Tiberufer. Ich lehnte mich über die Brüstung und sah unten auf dem Fluss in malerisch trügendem Glanz das Badeschiff liegen. Das Schiff wiegte sich auf dem trägen Wasser und sah wie die Arche Noah aus. Es war eine schöne und schmutzige Arche Noah. Allerlei Getier, kreischende junge Enten und Gänse, junge Katzen, junge Hunde verschiedenster Rassen und Mischungen wälzten sich verträglich an Deck. Auf dem mit dürrem Gras, mit Exkrementen und glitzernden, verbogenen Blechstücken bedeckten Flussrhein, zu dem von der Brücke eine steile Treppe hinunterführte, wurde ein Knabe von zwei Jünglingen verfolgt und rau zu Boden geworfen. Der Knabe und die beiden Jünglinge trugen knappe, dreieckige und auffallend grellrote Badehosen. Der Knabe war schön. Die beiden Burschen aber hatten eine fleckige und kranke Haut. Sie hatten ordinäre und böse Gesichter. Ich kannte ihre Art. Sie waren mir widerwärtig. Sie waren Prostituierte und Erpresser. Sie waren feige, mörderisch und gemein. Aber ich war einsam. Ich wollte einsam sein, aber manchmal sehnte ich mich nach Nähe, nach Berührung, nach einem Herden- und Stallgeruch, nach einer Welt leiblicher Gemeinsamkeit, die ich verloren und von der ich mich losgesagt hatte, einem Zwang, aus dem ich mich befreit glaubte. Die Jungenswelt der Ordensburg, den Geruch der großen Schlafsäle, die nackten Knabenkörper in spartanischer Erziehung im Frühnebel des Waldlaufs über den frostigen Boden gejagt. Und weiter die Welt der Männerbünde, die Horte, Lager und Heime der nationalen Bewegungen. Auch die Kameradschaft der Soldaten schloss diese Welt ein. Ich hatte mich von all dem losgesagt. Als nun einer der Burschen zu mir aufblickte und mich auf der hohen Uferbrüstung bemerkte, griff er die Spitze seines Badehosendreiecks an und lockte mich mit einer obszönen Geste, die Treppe zum Ufer rein und zum Badeschiff hinunterzukommen. Er war mir sehr widerlich. Auch der andere Bursche war mir widerlich. aber der schöne Knabe lag zwischen ihnen. Rau angepackt. Nicht von Adlerfangen. Von scheußlich unreinen Geiern. Zeus Jupiter war tot, auch Ganymed war wohl tot. Ich verfluchte mich. Ich stieg zu den Toten hinab. Hinab ins Verlies war er gestiegen. Einen Wehrgang hinunter. Tief und tiefer wand sich der düstere, nur von spärlichem Lampenschein erhellte Weg in den Leib der Papstburg. Und dann kamen niedere Gewölbe, kam Grabesluft. Man musste gebückt gehen. Abgeschirmte Falltüren zeigten noch finsterere Löcher. Bodenlose Abgründe schreckten, Mordgruben, Todesbrunnen. Ketten fielen aus der Mauer, Kettenringe für die Füße, Fangeisen für die Arme, geschmiedete Stachelschnallen für den Leib, allerlei Martergerät hing von der Decke, Streckzüge, Knochenbrecher, Werkzeug, die Haut zu schinden, Steinbetten daneben, auf denen die Gefesselten verfault waren, und Fäulnis und Gerippe den Schattenriss des Verurteilten oder Vergessenen selbst in den harten, fühllosen Granit gezeichnet hatten. Und oben sind die Festgemächer, die traulichen Wohnungen, die geschmückten Kapellen. Lebt der wache Sinn für die Kunst, sind schöne und fromme Bilder, geschnitzte Betschemel, die silbernen Leuchter Cellinis. In der Bibliothek freut man sich an Büchern, nimmt Weisheit auf, erbaut sich, hört vielleicht Musik, atmet den Abendwind, und ganz oben schwebt der Engel über der Burg. Der Erzengel Michael sieht die Sonne, er blickt die glitzernde Pracht der Sterne und schaut das berühmte Panorama der ewigen Stadt und steckt sein Flammenschwert in die Scheide. Adolf hatte den tiefsten Kerker erreicht. Eine Art Amphore senkte sich in den Urfels. Und da mochte der Gefangene drin stehen, aufrecht, den Kopf noch über dem Boden. Doch der Unrat, den er unter sich ließ, stieg langsam den Leib hinauf. Er mauerte den Leib ein, den als sündig verschrienen. Der Unflat stieg bis zum Hals, und übrig blieb des Menschen Haupt. Ein Haupt nur noch, durch die Kloake vom Leib befreit. Exe homo, seh, welch ein Mensch. Adolf kniete an der Grube nieder und betete. Er betete inbrünstig. Er betete für die Seelen der unbekannten Gefangenen. Seine Soutane berührte den Staub. Der Stein drückte seine Knie. Er glaubte. Die Welt braucht Erlösung. Er glaubte. Der Mensch muss wieder erlöst werden. Er erhob sich und fühlte sich seltsam gestärkt. Ich will wieder emporsteigen, will das Licht sehen, das man erst nach dem Dunkeln hell sieht. Da hörte Adolf Schritte. Feste Schritte wie von einem, der sich nicht fürchtet, den nichts bedrückt und der munter durch sein Haus geht. Doch sein Haus ist ein Kerker. Und Adolf, von Scheu befallen, als schäme er sich, an diesem Ort zu weilen, wollte durch eine Nische entweichen, aber der Weg war dort versperrt, und so stand Adolf versteckt. Doch konnte er durch eine Scharte in der Nischenwand den so sicher auftretenden Besucher des untersten Kerkers sehen. Adolf sah Jude Jan in den untersten Kerker treten. Er erkannte ihn. Er erkannte seinen Vater. Er erschrak, er wollte zu ihm stürzen, und dann war er wie gelähmt. Judian war durch die Engelsburg gegangen. Er hatte Waffen und Rüstungen und Kriegsgerät gesehen, und der kleine Gottlieb hatte den Schauder der Geschichte empfunden. Aber Judian war eigentlich gelangweilt durch die Säle geschritten. Nichts Neues gab es aus alter Zeit zu sehen, er kannte das, er war nicht überrascht. Er fühlte sich in seinem Handwerk bestätigt und ging wirklich selbstsicher und gelangweilt, wie einer, der nach langer Abwesenheit sein altes Haus besichtigt, in die Verliese hinunter. Im untersten Kerker trat er gelassen an den Schacht im Fels, an das Grab des lebendigen Leibes. Kriege und Kerker, Gefangenschaft und Tod, immer hat es sie gegeben. Petrus ist am Marterkreuz gestorben. Und seine Amtswalter haben den Martertod ihren Feinden bestellt. So wird es bleiben und so ist es gut. Es ist menschlich. Wer spricht von Unmenschlichkeit? Julian lauschte eine Weile, und da ringsum alles still blieb, kein Schritt zu hören war, folgte er einem Bedürfnis und verrichtete seine Notdurft in das Loch für den ärmsten Gefangenen. Adolf sah wie Ham seines Vaters Noah Blöße, doch wie Sem und Japhet bedeckte er sein Gesicht mit den Händen. Adolf weinte. Der Bademeister war wie ein Faun. Feistbäuchig, faltenhäutig, listig. Ich nahm Ganymed mit in die Zelle. Ich löste das rote Dreieck von seinem Geschlecht. Ich sah den Knaben an. Er war schön. Und Glück und Traurigkeit erfüllten mich beim Anblick seiner Schönheit. Ich sah den Knaben an, glücklich und traurig. Ich wagte kein Wort ihm zu sagen. Ich wagte nicht, ihn zu berühren. Ich wagte nicht, sein Haar zu streicheln. Wehmut erfüllte mich. Wehmut aus Glück und Trauer und glücklich trauriger Einsamkeit. Doch der übelste der Burschen trat in die Zelle. Wasser tropfte herab. Er stank nach dem stinkenden Wasser des Tibers, wie auch das ganze Badeschiff nach diesem Wasser stank, das unter den Bohlen faulte und gluckste wie tausendgierige Münder. Flecken sprinkelten die Haut des verkommenen Jünglings, Pickel blühten rot und eitrig im schlaffen Felde des früh verdorbenen Gesichts. Die Augen waren trübe, sie lauerten, sie blickten tückisch und hart, und sein Haar war strähnig von dem stinkenden Wasser. Ich verabscheute ihn. Er war nackt. Und ich verabscheute ihn. Ich hasste mich. Mein Knabe schlüpfte zur Tür hinaus. Ich hasste mich. Der Ekel war mit mir allein in der Zelle. Ich hasste mich und presste mich an seinen geschändeten Leib. Ich legte meinen Arm um seinen nassen Nacken. Ich drückte meinen Mund auf seinen gemeinen, käuflichen Mund. Es war Lust und Vergangenheit, die ich empfand. Es war Erinnerung und Schmerz. Und ich hasste mich. Er trank nur Milch. Entkeimte, sorgsam erhitzte, genauestens auf Euterwärme gebrachte Kindermilch. Eine Schwester betreute ihn, rückte die Kissen im Zimmerrollstuhl zurecht, prüfte misstrauisch den Geschmack der Milch und roch in ihrem weißblau gestreiften Schwesternkleid selber nach Milch, nach Säugung, nach sterilisierten Windeln und hygienischem Puder, während er mit pergamentfarbenen Händen das Glas vorsichtig zum pergamentenen Gesicht führte, behutsam die messerschnittschmalen Lippen mit dem milden Rahmen netzte. Die Sonne schien, aber das Zimmer war abgedunkelt, und starke elektrische Öfen verbreiteten eine schier unerträgliche Hitze, die zusammen mit dem faden Milchgeruch jeden Besucher benommen machte. Er nannte sich Austerlitz, und vielleicht hieß er wirklich Austerlitz, aber man konnte sich kaum denken, dass er überhaupt einen echten Namen hatte. Kein Mensch wusste, welche Schmiede er besaß oder welche Aktienmehrheit oder welches Werk er vertrat. Vielleicht besaß er alle Waffenschmieden, alle Mehrheiten oder vertrat sie zumindest alle. Wo seine Lager waren, blieb immer sein Geheimnis. Wie er expedierte, war seine Sache, aber die Gewehre kamen an und die Geschütze landeten pünktlich im Hafen. Austerlitz war korrekt und vertrauenswürdig. Und seine Beziehungen zu allen Regierungen und zu allen Umstürzlern in aller Welt waren wie sein Kredit sagenhaft. Gleich Judejan trug auch Austerlitz eine blaue Brille, so dass sie sich beide albern, geheimnisvoll und lemurenhaft blau anfunkeln konnten. Sie sahen wie düstere Homunkuli aus. Manch wohlerhaltenes Mordinstrument ist jetzt zu überraschend günstigen Preisen zu haben. Es sieht aus, als gäbe es ungenannt bleibende Mäzene. Stille Wohltäter der Menschheit. Oder diskrete Freunde des Todes. Die sich's was kosten lassen. Kleine, tapfere Völker. Länder von geringerem Vermögen mit Waffen zu versorgen, damit auch in abseitigeren Verhältnissen die Kriegsgefahr nicht erlöscht. Man hielt den Krieg am Schwelen. Vielleicht sprang der Funke einmal über und entflammte neu die Welt. Investitionen lohnten sich. Der Tod war ein sicherer Schuldner. Julian wählte mit Bedacht und Kennerschaft, was man in der Wüste brauchen konnte. Seine Vollmacht wurde anerkannt. Dann zeigte Austerlitz Julian noch, aus kleinem Wildlederbeutel geholt, das Modell einer neuen schallgedämpften Pistole. Julian, schon der kleine Gottlieb, hatte mit begehrlichen Augen vor den Schaufenstern der Waffenhandlungen gestanden, verliebte sich gleich in den handlichen, praktischen Todgeber und konnte sich nicht mehr von ihm trennen. Es ist gegen die italienischen Verordnungen, Schusswaffen zu verkaufen, zu kaufen und zu tragen. Doch überließ Austerlitz Julian die Pistole als Muster für einen vielleicht größeren Wüstenbedarf. Und wo? Wo ist keine Wüste? Kein Dschungel. Er fragte nicht, wo kein Tod sei. Was willst du? Dich besuchen. Schwarz gewandet, Schemen auf einer Schattenbühne, die Sonne fiel grell durch das Fenster, standen sie sich gegenüber. Er in seiner schwarzen Priestertracht und sie im schwarzen Trauerkleid. Muss ich Adolf nicht hinausweisen? Es gab keine Gemeinschaft mehr zwischen ihr und ihm. Und doch ist er mein Sohn. Fleisch von meinem Fleisch. Fremd ihr nun in der Heuchlertracht. Er hat sich ans Kreuz gekettet. An die ungermanische Lehre aus Judenland. Das Kreuz hängt an seinem Kleid. Hängt an der Kette, die ihn fesselt. Er kam in Feindesgestalt. Er war so gar nicht der Spross, den sie sich wünschte. Der Fortführer des Ahnenerbes. Und nun sein Rächer. Aber er ist mein Sohn. Sie hatte ihn früh aus dem Haus gegeben, um ihn zum Mann reifen zu lassen. Aber er ist ein Weib geworden. Vater ist in Rom. Dann lass dich nicht von ihm sehen. Er mochte die Pfaffen nicht. Ich habe ihn gesehen. Im Kerker. Das war ein Wort, das sie aus ihrer Erstarrung riss. Es war Erlösung. Es war Erhöhung, es war Freisprechung. Das Wort kündete Heldentum und heroisches Beispiel. Julian ist im Kerker? Man hat ihn verhaftet? Das alte Schandurteil galt. Es würde vollstreckt werden. Julian kam nach Walhall und ihre Ehe war wieder gut. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Sprich! Adolf erzählte ihr die Begegnung in den Verließen. Verschwieg er aber Julians Verrichtung am Felsloch des untersten Gefangenen. Und sie, die ihn erst nicht verstand. Wovon spricht er? Von welchem Kerker? Von welcher Burg? Einer Papstburg? Der Papst hat Julian gefangen? In welche Höhlen taucht Julian? Geht hinein und kommt heraus. Ein freier Mann, ein feiner Herr, ein ungeschorener Besucher? Adolf war hilflos. Er wollte gehen, er musste nun wohl gehen, aber sie tat ihm leid. Er fühlte, dass sie litt. Er spürte, dass sie in ihren Ideen brannte und die Hölle in sich trug. Sie ist ihr eigener Teufel. Sie quält Seele und Leib. Er wollte für sie beten, ohne im Augenblick den rechten Glauben zu haben. Julian kam. Er füllte das Zimmer. Er füllte mit seiner gedrungenen Bullengestalt das Zimmer aus, Das kleine Zimmer wurde noch winziger. Es schrumpfte zusammen. Es war, als drängten die Mauern zueinander, als sinke die Decke gegen den Boden. Julian ging zu Eva. Er umfasste sie. Du trauerst? Ich trauere. Ich weiß. Er führte sie zum Bett. Sie ließ sich auf das Bett fallen und er setzte sich neben sie. Er sah das Zimmer, das kleine Zimmer zum Hof. Er sah den Vulkan-Fieberkoffer, solide und billig. Und er dachte an die Lederschränke, die sie besessen hatte. Die Juden sind schuld. Die Juden? Er sah seinen Sohn in der Priestertracht in der grellen Sonne stehen. Schwärzlich, staubig, ärmlich. Er hatte die Kette des Kreuzes um die Hände gewunden. Er hielt das Kreuz ihnen entgegen. Er war bleich und er schien nun doch zu beten. Es war Verrat. Verrat. Juden. Internationale Juden. Wirst du weiterkämpfen? Ich werde es ihnen besorgen. Ich werde es ihnen allen besorgen. Sie blickte ihn an und ihre verschwimmenden blauen Augen sahen mehr, als sie sehen konnten. Ihre Augen kamen aus dem Nebel und durchdrangen nun den Nebel des Seins. Eva sah den Tod hinter ihm stehen. Der Tod erschreckt mich nicht. Der Tod wird alles richten. Er wird den Helden nach Walhall geleiten. Ich werde nach Deutschland kommen. Ich spreche mit Pfaffrath. Ich werde es den Verrätern besorgen. Ich bin noch der alte Jude Jan. Er war noch der alte. Er war noch der große Jude Jan. Er war wirklich groß in dem kleinen Zimmer. Er war so groß wie der Schatten des kleinen Gottlieb. Und Julian befahl. Du wirst sofort abreisen, du fährst nach Hause. Hier hast du Geld für den Schlafwagen. Er holte Geld aus seiner großen Brieftasche. Er gab ihr das Geld. Ich werde dir Geld für ein Haus schicken. Und dann nahm er noch einmal große, schmutzige italienische Geldscheine, aufgeblähte Kriegsfolgeziffern und drückte sie Adolf in die gefalteten Hände. Das machte Julian nun Spaß. Kauf dir was zu essen. Oder besauf dich. Oder geh mit deinem Mädchen aus, wenn du noch ein Mann bist. Adolf fühlte schwer das Geld in der Hand, aber er wagte nicht, es zurückzuweisen. Er hielt die Scheine mit der Gebetskette und dem Kreuz zusammengefaltet. Julian packte die wenigen Sachen seiner Frau zusammen und warf sie in den unschönen, billigen Koffer aus Kunststoff. Sie rührte sich nicht. Sie ließ ihn handeln. Es freute sie, dass er befahl. Es freute sie, dass er handelte. Doch ihre Augen glaubten ihm nicht. Die sahen den Tod hinter ihm stehen. Sie sahen, dass er schon lange auf dem Weg nach Walhall war. Auf dem Weg zur Heldenrunde. Ich hatte keinen Frack. Aber ich hätte mir einen Frack kaufen können. Oder ich hätte mir einen Frack leihen müssen. Aber ich sah nicht ein, dass man einen Frack haben musste, um Musik zu hören. Ich zog ein weißes Hemd an. Ich wusch mich nicht. Ich wollte etwas Tibergeruch mit in das weiße Hemd nehmen. Ich zog einen dunklen Anzug an. Es war kein römischer Anzug. Er hatte nicht den weichen Schnitt der italienischen Schneider. Mein Anzug war ein deutscher Anzug. Ich war ein deutscher Komponist. Ich war ein deutscher Komponist in Rom. Es war eine große, bewegte Auffahrt vor dem Konzerthaus. Spitzenprinzessinnen kamen, Schleiermatronen, Diamantfrisuren, Grafen der Reklame und Grafen des Außenamtes, berühmte Heiratsschwindler, Botschafter, ergraut im Überbringen schlechter Botschaften, Schneewittchens Mutter, Aschenbrödels Schwestern fuhren vor, sie traten als Schönheitsköniginnen auf, und die Fotografen beleuchteten sie mit Blitzen. Tänzelnde Modemeister schoben auf ehrgeizigen Mannequins ihre neuen geschäftlichen Träume ins Licht. Bekannte Leinwandgesichter gähnten wohlhabende Backfische an, und alle gaben der Musik die Ehre. Sie waren die Gesellschaft. Man konnte sie nicht voneinander unterscheiden. Sie trugen ein Einheitsgesicht. Die Kritiker verbargen sich hinter Charaktermasken und die Verleger strahlten vor lauter Wohlwollen wie der volle Mond. Manager stellten ihr empfindsames, krankes Herz zur Schau. Aufsichtsräte waren ein Dutzend gekommen, man kannte und begrüßte sich. Die Damen wollten Göttinnen sein. Ich hatte keinen Hut. gehabt. Sonst hätte ich ihn gezogen. Es waren meine Ernährer und Förderer, die sich hier versammelten. Mozart war Kammerdiener erlauchter Herrschaften gewesen. Wessen Kammerdiener war ich, der ich frei sein wollte? Und wo blieben Augustinus große Männer, die nach vollbrachter Arbeit sich der Musik hingeben, um ihre Seele wiederherzustellen? Ich sah keine Seelen. Vielleicht waren die Kleider zu teuer. Vielleicht war ich verbittert, weil ich mir keinen Frack gekauft hatte. Wen sollte meine Musik erfreuen? Sollte sie überhaupt erfreuen? Sie sollte beunruhigen. Sie würde keinen hier beunruhigen. Es klingelte in den Garderoben und das Orchester begab sich schon auf das Podium. Ich sollte jetzt meinen Platz neben Ilse Kürenberg in der Loge einnehmen. Aber ich hatte meinen Platz ja meinem Vetter geschenkt. Und erst jetzt fiel mir ein, dass Adolf Judian nun in Rom neben Ilse Aufhäuser aus unserer Stadt in einer Loge sitzen würde. Ihr Vater war umgebracht worden, nachdem man sein Warenhaus verbrannt hatte. Adolfs Vater hatte viel dazu beigetragen. Er hatte zum Brand des Warenhauses beigetragen und er hatte dazu beigetragen, dass der alte Aufhäuser umkam. Mein Vater konnte sich einbilden, zum Mord und Brand nicht beigetragen zu haben. Er hatte nur zugesehen. Mein Vater war es, der damals in einer Loge saß. Er hatte aus seiner Loge den Akteuren zugejubelt. Aber es entsetzte mich nicht, dass Adolf Judian und Ilse Kürenberg nun auf demselben Sofa sitzen sollten. Warum sollten sie nicht nebeneinander sitzen? Da die Tragödie geschehen war, musste das Satyrspiel folgen. Judian hatte Eva nach Deutschland geschickt. Er hatte ihr gesagt, dass Pfaffrath es richten würde. Pfaffrath wird die Heimkehr günstig vorbereiten. Judian fuhr in das von Deutschen bevorzugte Hotel des Schwagers, damit Pfaffrath ihm die Heimkehr richte. Die Herrschaften sind ins Konzert gefahren. Ihr Sohn Siegfried hat dort heute Premiere. Judian überlegte. Es könnte mir wohl Spaß machen, Schwager Pfaffraths Sohn fiedeln zu sehen. Weil er den Portier missverstanden hatte, meinte er, dass des Schwagers Sohn ein Geiger sei. Das lächerliche Ereignis wird, wenn ich es gesehen habe, Zeuge der Familienentartung gewesen bin, meine Position gegen den Schwager stärken. Also bestellte auch Judian durch den Portier eine Karte für das Konzert. Ihm wurde ein Platz in der ersten Reihe reserviert. Doch da er keinen Frack anhatte, wollte man ihn hindern, den Sitz einzunehmen. Judian, der das Italienisch des Saalschließers nicht verstand, wohl aber begriff, dass man sich ihm in den Weg stellen wollte, drängte, sich nach erlegtem und überraschend hohem Eintritt im Recht fühlend, wuchtig den schmächtigen Kontrolleur zur Seite. »Was will der Kerl? Eine elende Lakaienseele.« Judian warf ihm einen Geldschein zu, schritt in den Saal und nahm breit seinen Platz ein. Hier erst bemerkte er, dass er sich unter lauter Leuten in Gesellschaftskleidung befand. Habe ich mich unter die Musiker gesetzt? Unter die Spaßmacher, die ihn unterhalten sollten und deren Berufstracht der Frack war. Da aber das Orchester auf dem Podium die Instrumente stimmte, war die Annahme, versehentlich unter den Künstlern zu sitzen, nicht zu halten. Und Judian wunderte sich über die Vornehmheit der Veranstaltung. Dem kleinen Gottlieb imponierte es. Er fühlte sich eingeschüchtert. Aber Judian ließ sich nicht einschüchtern. Er drückte sich noch breiter in den Sessel und sah sich herausfordernd im Saal um. Pack! Und laffen! Er erkannte die neue Gesellschaft. Die neue Gesellschaft des italienischen Verrätervolkes. Die Schicht, die nach dem schmählichen Treubruch an Mussolini zur Macht gekommen war. Und vor diesen Leuten, die ins Zuchthaus gehören, ins Konzentrationslager, in die Gaskammer, wird Siegfried Pfaffrath fiedeln. Judian suchte den Neffen auf dem Podium, aber er entdeckte ihn nicht. Vielleicht tritt Siegfried erst später auf. Die ersten Fiedler kommen immer zu spät. Sie sind eine anmaßende weibische Bande. Was hier fehlt, ist Disziplin. Judian erkannte es gleich. Im Grunde ließ er nur Militärmusik gelten. Warum spielen sie nicht einen flotten Marsch, statt das Publikum mit ihrer Stimmerei anzuöden? Er sah sich weiter um und da entdeckte er in der einzigen Loge des Saales seinen Sohn Adolf. Und neben Adolf saß eine Frau, die Judejan beeindruckte. Hat Adolf dieser Frau das Geld gegeben, das ich ihm in die bildenden Hände gesteckt habe? Ist sie seine Geliebte? Oder wird er von ihr ausgehalten? Er hatte diese Liebhaberrolle dem Pfaffen nicht zugetraut. Es verwirrte ihn. Ilse Kürenberg hatte, als sie sich setzte, dem Priester in ihrer Loge freundlich zugenickt. Und danach beunruhigte sie sein Gesicht. Ein Albtraumgesicht. Ich weiß nicht warum, aber es ist ein Gesicht aus schrecklichen Träumen. Er sieht wie ein Geißler aus, wie ein Flagellant. Peitscht er auch andere? Peitscht er auch die Ketzer? Aber das kann doch wohl nicht so sein. Und auch die Juden wird der Priester nicht peitschen. Vielleicht ist er ein Mystiker. Er ist ein katholischer Geistlicher. Aber er sieht wie der rebellierende Luther aus. Doch als die Musik einsetzte, wusste sie, dass er wirklich ein Mystiker war. Er ist ein deutscher Priester und ein deutscher Mystiker. Denn auch in Siegfrieds Symphonie ist trotz aller Modernität ein mystisches Drängen, eine mystische Weltempfindung. Von Kürenberg lateinisch gebändigt. Ilse Kürenberg ergründete jetzt, warum ihr die Urkomposition bei aller Klarheit der Wiedergabe unsympathisch blieb. Es ist zu viel Tod in diesen Klängen. Das ist Todesangst. Das ist nordischer Totentanz. Eine Pestprozession. Ilse Kürenberg hatte ein feines Gehör. Die Musik erregte sie. Aber es war Nebelunheimlichkeit darin. Die perverse Hingabe an den Tod, die ihr widerstrebte, ihr grässlich war und sie widerwillig erregte. Wie langweilig ist doch die Musik. Ist es überhaupt Musik? Oder stimmen sie noch immer und nun unter der Leitung des Kapellmeisters die Instrumente? Und ist es schon das richtige Stück? Siegfried tritt nicht auf. Hat er abgesagt? Judejan fühlte sich enttäuscht. Er war um seinen Spaß gebracht. Hunger grimmte in seinem Magen, Durst trocknete die Zunge. Aber der kleine Gottlieb traute sich nicht aufzustehen und zu gehen. Er war gelähmt. Die Geräusche des Orchesters paralysierten ihn. Judejan konnte bei diesen Klängen nicht denken. Er konnte nicht überlegen, wer die Frau bei Adolf war. Er konnte nicht klären, ob er mit Laura schlafen möchte oder lieber mit dieser Frau in der Loge. Entsetzlich. Enttäuschend. Die Musik war anders als alle Musik, die Pfaffratz kannten. Siegfrieds Töne machten sie frösteln. Sie empfanden Unbehagen. Gefällt dieser Missklang? Nimmt man ihn hin? Ist diese Musik gottfeindlich? Sie war es wohl nicht. Doch die Kirche würde diese Musik nicht billigen. Sie wäre auf dem Konzil zu Trient nicht als vorbildlich anerkannt worden. Es ist nicht Gott, der aus diesen Klängen spricht. Es ist ein Ringender. Und so war es am Ende vielleicht doch Gott, in einem seiner unbegreiflichen Selbstgespräche, die Christi Kirche verwirren. Sie pfiffen. Ich hörte sie pfeifen. Aber unten im Saal klatschten sie nun. Sie riefen mich. Und die schrillen Pfiffe der Galerie schienen sie im Parkett nur zu nachdrücklicherem Beifall anzuregen. Jetzt wäre der Augenblick gekommen, mich im Frack zu zeigen. Ich hätte mich zeigen müssen. Kürenberg reichte immer wieder dem ersten Geiger dankend die Hand, deutete auf das Orchester und mit großen Gesten bedauerte er das unbegreifliche Fernbleiben des Tonsetzers. Am lautesten aber klatschte, in seltsame Problematik versetzt, Judejan. Seine schweren Hände arbeiteten wie Dampfhämmer. Viel lieber hätte er gebrüllt, geschimpft und alle, die im Saal und auf dem Podium waren, stramm stehen oder verhaften lassen. Er hätte Siegfried an den Sockel der Palestrina-Büste gestellt. Er hätte gern Siegfried und den Kapellmeister 30 Kniebeugen machen lassen. Aber der kleine Gottlieb traute sich nicht, Allein in der Frackgesellschaft traute sich Julian nicht zu brüllen, zu schimpfen, das Strammstehen und die 30 Kniebeugen zu befehlen. Und als die Galerie zu pfeifen begann, da fand er dies ein ungehöriges Benehmen gegen die Herrschaften im Parkett, gegen die Reichen, gegen die im Licht sitzenden, die er verachtete und von Alters her beneidete und deren empörende Kunstansicht und Lebensauffassung er nun mit dem Dampfhammerschlag seiner Handflächen unterstützte. So sah ihn Adolf. Er sah seinen Vater aus seiner Loge, er sah ihn erregt und klatschend, während er selber nicht wusste, ob er Zustimmung äußern sollte, die er nicht ganz empfand, und ob er in geistlicher Tracht überhaupt Beifall bekunden durfte bei einer so extremen und fragwürdigen Musik. Die Dame, die neben Adolf saß, hielt die Hände ruhig im Schoß. »Vielleicht wird die Dame es als Herausforderung empfinden, wenn ich, ein Priester, neben ihr zu den Klakören übergehe.« Doch wie kam es aber, dass Julian das Konzert besucht hatte? Wie kam es, dass er dieser Musik zustimmte? »Hat Julian die Sprache dieser Klänge verstanden? Haben die Töne ihn bewegt? Haben sie ihn erfreut? Verstehen sich Siegfried und Julian plötzlich in der Welt der Musik?« Ich war langsam die Treppe von der Galerie hinuntergegangen. Ich wusste, Kürenberg würde mir nun böse sein. Er würde mir böse sein, weil ich die Konvention, die den Kunstbetrieb erhielt, missachtet und mich vor dem Publikum nicht verneigt hatte. Auch ohne Frack zu tragen, hätte ich mich auf das Podium stellen müssen. Aber ich mochte mich nicht zeigen. Mir war der Beifall zuwider. Kürenberg hockte erschöpft in einem roten Plüschsessel. Die Blitze der Fotografen umzuckten ihn. Er machte mir keine Vorwürfe. »Gratulation! Ich danke Ihnen. Ich gratuliere Ihnen. Es ist Ihr Erfolg.« »Nein, es ist Ihr Erfolg.« Es war sein Sieg. Er hatte mit meiner Musik brilliert. Aber ihm genügte das Bewusstsein, mit neuen Zusammenstellungen der beschränkten Tönezahl experimentiert zu haben. Er hatte recht. Ilse Kürenberg kam, und auch sie gratulierte mir. Aber ihre Hand, die sie mir reichte, war kalt. Ich sah in Ilse Kürenberg wieder die nüchterne, skeptische Muse der Musik unserer Tage, und ich hatte die Stimme der Muse nicht gewonnen. Ich wollte ihr dafür danken, dass ich ihre Stimme nicht gewonnen hatte, aber ich wusste nicht, was für Worte ich ihr sagen sollte, damit sie auch verstehen würde, wie ich es meinte. Doch während ich noch die Worte suchte, meine Empfindung auszudrücken, sah ich eine solche Ablehnung in ihrem Gesicht, dass es mich erschreckte. Dann aber erkannte ich, dass sie nicht mich mit diesem Entsetzen ansah, sondern dass sie hinter mich blickte, und als ich mich umdrehte, um ihren Schrecken zu begreifen, sah ich meine Eltern auf mich zukommen, und hinter ihnen stand und lähmte mich das Schreckbild meiner Jugend, der von den Toten zurückgekommene Onkel Julian, der mich angrinste, als wolle er sagen, er sei nun wieder auferstanden und ich müsse mich mit ihm abfinden, die alte Macht sei wieder da. Und an der Tür wartete Adolf, verstörten Gesichtes. Es war ein Pfaffrat judianischer Familientag, der sich hier versammelte. Und mir war, als sehe ich die Gorgonen. Ich schämte mich. Ich schämte mich meiner Familie. Und ich schämte mich auch, weil ich mich meiner Familie schämte. Gratulation. Ja. Gratulation. Mein Vater und meine Mutter sprachen mit mir. Aber ich verstand nicht, was sie sagten. Und dann sah ich, wie mein Vater Kürenberg anredete und ihn wie einen guten alten Bekannten begrüßte. Er erinnerte Kürenberg an das Theater unserer Stadt. Er sprach von dem Theaterorchester, von den Abonnementkonzerten und von der guten Zeit von 1933. Ilse Kürenberg kannte sie nicht, und doch kannte sie diese Leute. Und es war ihr, als bräche eine Mauer auf, hinter der man Gespenster eingemauert hatte. Sie hatte sie nie wieder sehen wollen. Sie wollte sich an die Gespenster nicht erinnern, und nun waren die Gespenster da, waren durch die Mauer gebrochen. Feuerkobolde eines brennenden Hauses, die Mordlemuren eines alten Vaters. Sie ahnte, dass dies Siegfrieds Familie war. Leute aus ihrer Stadt, die sie vergessen hatte. Nazis aus ihrem Heimatort, an den sie nicht denken wollte. Und sie ahnte auch, wer Jude Jan war, der Mann im Hintergrund, der Mann der Endlösung, der sie mit entkleidenden Blicken ansah. Ich will nicht so träumen. Das ist diese Symphonie, die mir unsympathisch ist. Das ist der Priester an der Tür. Ein germanischer Mystiker. Vielleicht ein Heiliger. Aber wehe mir, wenn er kein Heiliger ist. Oder wehe mir, wenn er abtrünnig wird. Der mit Kürenberg spricht, das ist Siegfrieds Vater, der Oberbürgermeister unserer Stadt. Er war Oberpräsident der Provinz, als wir ihn um Verschonung baten. Und er sagte, er sei Oberpräsident, aber er sei nicht zuständig. Er hat vielleicht seine Hemden in meines Vaters Kaufhaus gekauft. Er hat das erste Spielzeug für seine Kinder bei meinem Vater gekauft. Und als das Kaufhaus meines Vaters brannte und Hemden und Spielzeug der Straße zufielen, hat er es gut geheißen. Und als man meinen Vater ermordete, hat er es in die Akten aufgenommen und gut geheißen. Und Friedrich Wilhelm Pfaffrath, an den Ilse Kürenberg als an einen Helfer und Förderer der Brandstiftung und des Mordes dachte, freute sich mit Kürenberg, der höflich-sachliche Antwort gab, über seine Gemeinde sprechen zu können. Was halten Sie von einem rühmlichen Gastspiel in unserem alten, zwar noch zerstörten, aber bald wiederhergestellten Theater? Bitte lass uns gehen. Ohne Pfaffrath weiter zu beachten, zog die geborene Aufhäuser ihren Mann von ihm fort. So sind sie, winselnd oder hochnäsig. Der Dirigent schaute sich noch einmal nach Siegfried um, den er zu einem späten Imbiss einladen wollte, aber Siegfried war lange schon aus dem Zimmer verschwunden. Es gehört sich nicht. Er ist verschwunden. Er hat sich nicht von uns verabschiedet. Er war gegangen, ohne ein Wort zu sagen. Und sie waren doch gekommen und hatten ihm gratuliert, obwohl seine Musik von schlechter Gesinnung sprach und sie befremdet hatte. Sie hatten ihm dennoch gratuliert. Gratuliert, dass er in Rom ein Publikum gefunden hatte. Ein nicht ernstzunehmendes zwar, von Spreu im Weltwind, von heimatlosen Modenarren in keiner Kultur verwurzelt, aber sie hatten ihm dennoch gratuliert und hatten ihm auch vergeben wollen. Vergeben wollen, dass er nach seiner Gefangenschaft in England sich ihnen entzogen hatte, dass er aus der Sippe ausgebrochen war und offenbar mit den Feinden lebte. Es ist unrecht, von ihm gewesen zu gehen. Und Adolf ist mit ihm gegangen. Die abtrünnigen Söhne waren wieder davongelaufen. Und Kürenberg hatte kurz gegrüßt und war mit seiner Jüdin, der Aufhäusertochter, fortgegangen. Und dann hatten sich auch die Journalisten entfernt, die Fotografen mit ihren Blitzen, das Gewimmel von Leuten, merkwürdig gekleidet und sonderbar zweifelhaften Gehabens. Das ganze Gesocks. Und auf einmal standen sie allein im Künstlerzimmer des römischen Konzertbaus. Pfaffrath mit seiner Frau und Schwager Judian. Sie standen allein. Judian hatte Ilse Kürenberg, die Frau aus der Loge, die Frau, die neben Adolf gesessen und seine Neugier erregt hatte, obszön angestarrt. Er hatte sich die sexuelle Gemeinschaft ausgemalt, in der sie mit seinem Sohn lebte, unzüchtig unter dem Pfaffenrock. Pfaffrath, kennst du die Frau? Das ist die Tochter des alten Aufhäuser, des Warenhausjuden, den man liquidiert hat. Ach, schade, dass sie gegangen ist. Seinen Händen, seinen Stiefeln, seiner Pistole war sie entwischt. Man hat die Grenzen zu spät gesperrt. Man ist wie immer zu großmütig gewesen. Man hat die Bazillen sich in Europa ausbreiten lassen. Und das deutsche Europa ist an ihnen gestorben. Eine Jüdin hat neben Adolf gesessen. Eine deutsche Jüdin schläft mit meinem Sohn, der ein römischer Priester ist. Es erregte Judian. Es erregte ihn, wie den Leser der Gerichtszeitung der Blutschandeprozess entrüstet und aufregt. Judian bedauerte nicht, getötet zu haben. Ich habe zu wenig getötet. Das bleibt meine Schuld. Aber der Wirbel, den man nachher um sein bisschen Töten gemacht hatte, beschäftigte ihn doch. Schmeichelte und ärgerte ihn, wie ein anrüchiger Ruhm eben schmeichelt und ärgert. und band Judejan dergestalt an seine Opfer, dass der Gedanke an die misslungene Endlösung der Judenfrage, der Gedanke an die von ihm befohlenen Massenerschießungen, die Erinnerung an die Fotografien nackter Frauen vor dem Leichengraben nun perverse Vorstellungen in ihm weckten. Es war Sünde, sich mit Jüdinnen zu vermischen. Es war Arthur Dinters vom kleinen Gottlieb verschlungene Sünde wieder das Blut. Aber der Gedanke an die Sünde reizte die Hoden, regte die Samenzellen an. Doch die Verbindung blieb unerlaubt. Es sei denn, es ist ein Traum in einem roten Nebel. Was ihm vor die Augen trat, war keine klare Überlegung, war ein Wachschlafgedanke. Man zerschlug nach vollzogenem Samenopfer, nach dem befreienden, dumpfes, lösenden Stößen des Lusthasses, die Muschel aus beschnittener Zeugung. Judejan dachte an Laura und Schweiß stand auf seiner Stirn. Sie könnte eine Jüdin sein. Er wusste es nicht genau. Doch lieber hätte er Ilse Kürenberg-Aufhäuser in der Nacht getroffen. In einer einsamen Straße, auf einem Trümmerfeld vor einem dunklen Graben. Bei vollem Mond. Sie hatten sich in die roten Plüschsessel gesetzt. Sie saßen wie im Salon ihrer Eltern, wie im Weihnachtszimmer des Pfarrhauses, wie in der guten Stube, aus der sie sich entfernt hatten, um in Schützengräben, in Feld- und Waldlagern, Befehlsständen und Wolfsschluchten, an Riesenschreibtischen und an pompösen Tafeln Macht zu erstreben, Macht zu üben und Macht vorzustellen. Und Judejan sprach nun, wie er sich die Heimkehr dachte. Die Heimkehr nach Deutschland. Ich werde nach der Souveränitätsverleihung in Deutschland erscheinen. Dann hat es keine Gefahr mehr. Keine deutsche Behörde wird ein Nürnberger Urteil vollstrecken. Und kein deutsches Gericht wird mich verdammen. Eine neue Kampfzeit wird anbrechen. Eine neue Bewegung. Die Schar der Getreuen versammelt sich bereits. Du wirst dann auch für geleistete Staatsdienste und erfüllten Generalsrang Pension fordern können. Das ist dein gutes Recht. Und wenn du es in einem Prozess verfechten musst, du wirst ihn gewinnen. Es geht hier um Treu und Glauben und verbrieften Anspruch ans Vaterland. Und dieser Staatsform darf sowieso nichts geschenkt werden. So durch schöne Aussichten angeregt, lud Judejan sie noch zu einem Umtrunk ein. Sie folgten ihm und er stellte sich breitbeinig vor das Konzerthaus und pfiff. Sein schwarzer Wagen glitt heran, der Chauffeur, soldatisch straff und wie durch eine Teufelsdroge unermüdlich, sprang vom Volant und öffnete den Schlag. Aber Pfarrfratz hatten ja ihren eigenen Wagen, das Oberbürgermeisterfahrzeug, hier abgestellt und man beschloss, dass sie Judejan folgen sollten. So fuhr Judejan wie in alten Tagen des Glanzes durchs nächtliche Rom. Zwar trillerten Sirenen nicht, zwar brauste kein Wach- und Schutzwagen voran, die Eskorte fehlte, aber Gefolgschaft war schon wieder hinter ihm. Er hatte ein Phantom belebt. Das Phantom nationaler Größe. Das Phantom rassischer Erhebung. Das Phantom der Schmachvergeltung. Und wieder behexte er sie. Wohin geht die Fahrt? Wohin? In die Nacht. In die Versuchung und wie jede Fahrt auf ein Ende zu. Kuss auf die Via Veneto! Warum sollte er die Verwandten nicht in der Bar der lila befrackten Kellner delektieren? Der Glanz des Lichtes und der Glanz der vielen Spiegel wird sie beeindrucken. Der kleine Gottlieb wusste es. Und ich kann mich derweilen, ohne dass sie es zu merken brauchen, schon auf der lächelnden Kassenschönheit zierliches Hälschen freuen. Siegfried hatte Adolf in eine Bar geführt. Adolf erschrak etwas vor der Eleganz des Lokals. Er scheute vor den Kerzenleuchtern, den blitzenden Spiegeln, den lila Frecken der schönen Kellner zurück. Natürlich konnte er sich nicht in seinem geistlichen Gewand an die Bar setzen. Und er meinte auch, es schicke sich kaum für ihn, hier an der Straße zu hocken, auf einem der farbenfrohen Promenadenstühle. Und so setzten sie sich an einen Tisch in der Nähe der Kasse. Und Adolf Judejan sah Laura lächeln. Ich sah, wie das sehr schöne Kassenmädchen Adolf zulächelte, bis er sie und ihr Lächeln wie eine Erscheinung anstarrte. Auch mir gefiel sie. Ihr Lächeln war gleichsam körperlos. Es war ein Strahlen aus geheimnisvollem Grund. Sie war liebreizend. Sie wurde Laura gerufen. Ich kannte sie flüchtig, ich hatte mit ihr gesprochen, aber ich war nicht der Rechte für sie. Ich hatte Adolf keiner Verführung aussetzen wollen. Aber nun überlegte ich, ob ich ihn mit dem Kassenmädchen bekannt machen sollte. Er war jung. Ich hatte über sein Zölibat nicht gegrübelt. Ich glaubte nicht mal, dass er darunter litt. Und wenn er sein Gelübde hielt und keusch lebte, dann war es mir nur recht. Und ich dachte mir lieber, dass er sein Gelübde hielt, als dass er es nicht hielt. Aber ich fand es auch bedeutungslos, wenn er es brechen und sich mit einem Mädchen einlassen würde. Und Laura war sehr schön. Es musste schön sein, mit Laura zu schlafen. Ich gönnte es Adolf. Gott würde nichts dagegen haben. Die Kirche brauchte es nicht zu erfahren, und wenn sie es erfahren sollte, würde sie es vergeben. Und so dachte ich, ob ihm zu helfen sei. Meine Uraufführung war nicht gefeiert worden, und ich hätte gern etwas Freundliches getan. Sie sah Adolf da sitzen. Sie sah, wie er sie anstarrte. Sie sah, dass er unschuldig war. Sie lächelte. Sie lächelte ihr schönstes Lächeln, und sie dachte, ja, ja, ich würde es tun. Es ist eine Sünde, aber es ist keine große Sünde. Ich könnte es tun und die Sünde beichten. Und Laura sah sich selber als ein Geschenk. Und es freute sie, dass sie etwas zu verschenken hatte. Man konnte auch einem Priester etwas schenken. Ein sehr schönes Geschenk. Und Laura wusste, dass dieses Geschenk Freude bereiten würde. Ich ging zu Laura und löste einen Bon für die Bar. Und dabei fragte ich sie, ob wir sie heimbegleiten könnten. Und sie lächelte, als sei ihr ein Engel erschienen. Julian hatte Pfaffratz zu den Straßenstühlen geführt. So kann ich im Lokal unbemerkt nach dem Mädchen sehen. Laura erblickte ihn, den Mann mit der blauen Brille. Und auch er schien ihr ein verheißungsvoller Fremder, eine vielversprechende Bekanntschaft zu sein. Aber heute wollte sie sich dem jungen Priester schenken. Heute Nacht wollte sie Gutes tun. Sie wollte sich dem jungen Priester hingeben, der so unschuldig und so traurig war. Und am Morgen wollte sie es ihrem Beichtvater erzählen, dass sie sich dem jungen, fremden Priester geschenkt habe. Als Julian ihr einen großen Schein rüberschob und sie fragend anblickte, schüttelte sie verneinend den Kopf. Er trat zur Kasse und stierte sie an. Was ist los? Ist das zu wenig? Leider fehlten ihm die Worte. Sie fehlten ihm in jeder Sprache. Und Laura lächelte. Sie fand es schmeichelhaft, dass der Blaubebrillte nun wütend war. Und überhaupt schlief sie gern am Tage mit Männern und nicht in der Nacht, wo sie von den Zahlen müde war und wirklich schlafen wollte. Und so sagte sie ihm, er könne sie am Morgen treffen, wenn er möge. Und sie schrieb das Rendezvous auf einen Kassenzettel. Um 10 Uhr vor dem CIT-Büro auf dem Bahnhof. Da wolle sie sein. Und er begriff nicht, was diese Laune bedeutete. Vielleicht hat einer der schmutzigen reichen Juden mich überboten. Er hätte sie gern angebrüllt. Aber der kleine Gottlieb traute sich in diesem Lokal nicht zu brüllen. Und Julian steckte den Zettel mit Lauras Angaben ein. Please, give me a ticket for one cognac Napoleon. Draußen tranken sie Wein, aber er wollte schnell an der Bar einen großen Napoleon kippen. Er drängte sich zwischen die Hocker. Er stieß mich an und ich drehte mich um und sah Judean sich zwischen die Hocker drängen. Ich war überrascht und er schien auch überrascht zu sein. Wir starrten uns an. Und dann hätte ich mich abwenden müssen, aber ich fand es komisch. Adolf ist auch da. Und er folgte meinem Blick. Und wir sahen Adolf alleine an seinem Tisch. Und wir sahen, wie er Laura anguckte. Und ich sagte zu Julian, er legt sein Geld an, das du ihm für ein Mädchen gegeben hast. Und dann sah ich, dass Julian das Gesicht eines Apoplektikers hatte. Eine blau-rote Verquollenheit. Und ich dachte, trifft dich der Schlag? Und ich dachte, es wäre komisch, wenn Julian hier der Schlag träfe. Seine Hand, die dem Barkeeper einen Bon hinreichte, zitterte. Er kippte den Cognac hinunter. Ein Strom von Feuer floss ins Eingeweide, breitete mit kleinen Nebenflüssen im Leib sich aus. Wut. Wut. Wut und Schmerz waren in ihm. Ich wäre fähig, dem Waschloppen in die unvölkisch-intellektuell gewordene Fresse zu schlagen. Aber ein neuer Feind war gegen ihn aufgestanden. Ein Feind, der sich eingeschlichen hatte. Ein Feind, dessen Nahen er zur Zeit der Machtfülle nicht gehört hatte und der auch in der Wüstenkaserne noch nicht zu erkennen war, denn auch dort war Machtfülle gewesen, wenn auch in kleinerem Bezirk. Er hatte befohlen, er hatte kommandiert, er hatte nicht konkurriert. Aber nun war der Feind plötzlich da, zeigte sich, holte aus. Das Alter. Er sah nur, dass sein Sohn, dieser Heuchler, ihm die Hure wegschnappte. Und es erbitterte Julia nicht so sehr das Bettvergnügen, das ihm entging. Er war verwundert. Verwundert und fassungslos, dass er hinter diesem Schwächling im weibischen Pfaffenrock, den er so sehr missachtet hatte, dass er ihn nicht einmal richtig gehasst und sich seiner nur geschämt hatte, wie einer Entstellung, einer komischen Beule, die einen lächerlich macht, zurückgestellt und der Junge ihm vorgezogen wurde. Die Jugend steht gegen mich auf. Die blöde Jugend hat mich verraten. Die eine Jugend war gefallen. Die hatte Julian im Krieg verschlungen. Die war in Ordnung. Die hatte ihn nicht getäuscht. Die konnte ihn nicht mehr täuschen und verraten. Die lag im Grab. Aber die neue Jugend hatte ihn verraten und verriet ihn immer weiter. Und nun bestahl sie ihn, brachte ihn um die Siegeschancen, raubte ihm das Weib, das zu allen Zeiten dem Eroberer zufiel, dem Überwältiger, und dessen Besitz ein wollüstiges Symbol des Sieges, ein warmes Fühlen der Macht und der Unterjochung war. Bin ich gar der alte Bock, dem der junge Hirsch das Reh abkämpft und der sich im Gebüsch zu verkriechen und zu verenden hat? So weit ist es noch nicht. Alles Täuschung, alles Pfaffenlist. Ich bin noch lange nicht der alte Bock, dem das Gehirn abfällt und der sich verkriecht. Ich bin der bessere Mann. Meine Taten sprechen für mich. Aber wie konnte er Laura seine Taten mitteilen? Seine Siege, seine Vernichtungskampagnen. Die ganze Welt hatte Julians Walten gekannt. Niemand schien sich erinnern zu wollen. Was konnte Julian tun? Ich könnte das Lokal räumen lassen. Es war Unsinn. Er konnte das Lokal nicht räumen lassen. Er konnte nicht einmal zur Kasse gehen und sich einen neuen Cognac-Bon lösen. Er fühlte sich schwindlig und er fürchtete die Lächerlichkeit, die lächerliche Szene einer Begegnung mit seinem Pfaffensohn. Julian hielt sich an der Messingstange der Bartheke fest, als müsse er sich anklammern, um nicht in das Lokal zu fallen, um nicht zu sterben oder blindlings dreinzuschlagen in ach wie hoffnungsloser Lage. Ich sah, wie seine Hand sich um die Messingstange krampfte. Ich sah, wie er sich nach einem zweiten Glas sehnte. Und wie er sich nicht traute, die Stange loszulassen. Eingekesselt. Barista, Glidia und Cognac, per favore. Der Barmann schenkte den Cognac ein, weil er mir vertraute, dass ich den Bon nachlösen würde. Julian nahm das Glas. Wusste er, dass es von mir kam? Er kippte es hinunter mit einem Wippen seines Arsches, als ob er an der Stange Kniebeugen machen wolle. Sein Blick hatte einen Moment lang etwas Glasiges. Aber dann verengten sich seine Lider wieder zu tückischen Schweinsaugen. Die tückischen Schweinsaugen sahen mich an. Sie blickten durch das Lokal, sie sahen Adolf an, sie ruhten auf Laura. Und eigentlich wunderte ich mich, dass er so erregt war. Warum war es so schrecklich für ihn, Adolf hier zu sehen? War er ein Vater, der seinen Sohn behüten wollte? Ich glaubte es nicht. Julian wollte niemand behüten. Und da er den Priesterrock seines Sohnes hasste, hätte es ihm doch spaßig scheinen müssen, diesen gehassten Rock in so verdrehter Umgebung zu sehen. Jetzt ging er von der Bar weg. Er ging durch das Lokal. Er drückte sich an Adolf und an der Kasse vorbei, ohne ihn zu beachten. Und Adolf schien ihn nicht zu sehen, wie er auch mich nicht vermisste. Er saß im Lächeln Lauras wie unter einer großen Sonne, der herrlichen Sonne eines unschuldigen Paradieses. Sie saßen draußen vor der Bar, Die Nacht strömte an ihnen vorbei, das elegante Rom, das reiche Rom, das Rom der großen Besitzer und das Rom der großspurigen Ausländer. Die Via Veneto paradierte vorbei an den Stuhlreihen der Cafés, der Bars, der Hotels und der teuren Dancings. Und Lichter glühten überall und die Kastanien blühten und rauschten. Und Sterne glitzerten über dieser großen Weltstätte. Endlich kommt Julian zurück. Aber er muss sich geärgert haben. Er atmete schwer. Die Adern der Stirn und der Hand waren hervorgetreten. Und die Hand zitterte, als er nach dem Rest des Weines griff. Und dann beleidigte er sie. Er beschimpfte sie, weil Deutschland noch nicht erwacht war, weil die Jugend noch nicht marschierte, weil die Jugend frech war vor höheren Rängen und zuchtlos verkam. Wie konnten sie sich wehren? Sie hatten sich nie gegen Julian wehren können. Ich störte Adolf in seiner Versunkenheit. Ich störte ihn in seiner Hingabe an Lauras Lächeln. Wieder rührte mich Adolf. Ich legte meine Hand auf seinen Arm, meine Hand auf sein schwarzes Kleid, aber er zog seinen Arm zurück. Du verstehst nicht, was es ist. Doch. Du hast deinen Schmerz entdeckt. Weißt du wirklich, was es ist? Ja. Müssen wir jetzt gehen? Sie heißt Laura. Wir werden mit ihr fortgehen. Er sah mich an. Und es zuckte um seinen Mund. Du verstehst mich nicht. Doch, ich verstehe dich. Und ich dachte, er glaubt, er kann sich mit dem Ansehen begnügen. Und er hat recht. Das Ansehen ist das Glück. Und wenn er standhaft bleibt und nicht mit ihr ins Bett geht, wird er etwas gewonnen haben. Ich dachte, er wird etwas gewonnen haben. Aber er wird meinen, er habe alles verloren. Ich dachte, er ist auf einen schweren Weg geraten. Ich wusste nicht, ob er den Weg weitergehen würde. Weiter? Und wohin? Viele Passionspfade gab es. Ein verwirrendes Straßennetz. Ich werde mich rächen. Julian würde sich an allen Pfaffen rächen. An allen Huren würde er sich rächen. Er ließ sich vor das Hotel fahren. Er ging auf sein luxuriöses Zimmer. Der kleine Gottlieb durfte mit dem Zimmer zufrieden sein. Der Kater Benito empfing Julian mit Schreien. Er hatte Hunger. Julian war wütend, weil das Tier nichts zu essen bekommen hatte. Er streichelte den Kater, kraulte sein räudiges Fell. Armer Benito. Sie gingen stumm durch die Nacht. Keiner berührte den anderen. Ihr Lächeln war ein Wohlschein in der Nacht. Es erfüllte die Nacht und es erfüllte Rom. Laura lächelte für die Stadt und für den Erdkreis. Urbi et Orbi. Und Rom und die Nacht und die Erde waren verklärt. Sie überquerten den Platz und Laura tauchte ihre Finger in das Wasser des Brunnens, tauchte sie in die kleine Fontana delle Nereidi. Und wie mit Weihwasser benetzte sie, eine fromme Katholikin, mit dem Wasser der Najadi das Haupt ihres stummen Diakons. Sie standen vor Santa Maria degli Angeli bei den Thermen des Diokletian. Im Winkel des alten Thermengemäuers war es dunkel. Doch vor Santa Maria degli Angeli schimmerte ein ewiges Licht. Und sie versuchten, in diesem Licht ihre Seelen zu erkennen. Ut mentes nostras ad coelestia desideria erigas, dass du unsere Herzen zu himmlischen Begierden erhebest. Hatte ich Adolf in Versuchung geführt? Ich hatte Adolf nicht in Versuchung geführt. Es gab keine Versuchung. Hatte ich Freude gegeben? Ich konnte nicht Freude bereiten. Es gab nur Täuschung, Irrlichter des Augenblicks. Übrigens, ich habe viel telefoniert. Siegfried soll den Musikpreis kriegen, nicht den ganzen Preis, aber den halben soll er bekommen. Aus diplomatischen Gründen muss der Preis geteilt werden. Ilse, die im Badezimmer das Wasser in die Wanne laufen ließ, war es gleichgültig, ob Siegfried den Preis bekam. Es ärgerte sie nicht, aber es freute sie auch nicht. Bin ich angesteckt? Bin ich angesteckt von der Gemeinheit? Angesteckt von dieser Simplizität des In-Gruppendenkens? Angesteckt von der Gruppenfeindschaft? Von dem brutalen Unsinn der Sippenhaftung, wie sie es nannten? Bin ich gegen Siegfried und gegen seine Musik, weil er zu dieser Familie gehört? Er ist nicht glücklich mit ihnen. Ich weiß, er hat sich von ihnen getrennt. Aber warum sehe ich die anderen, wenn ich ihn sehe? Ich will keine Rache. Ich habe sie nie gewollt. Rache ist etwas Schmutziges. Aber ich will nicht erinnert werden. Ich kann es nicht ertragen, erinnert zu werden. Und Siegfried, er kann nicht dafür. Er erinnert mich. Er erinnert mich. Und ich sehe die Mörder. Die Wanne war vollgelaufen. Ilse Kürenberg löschte das Licht im Badezimmer. Sie öffnete das Fenster. Sie war nackt. Sie ging gern nackt durch die Wohnung. Sie stellte sich gern nackt an das offene Fenster. Der Wind berührte sie. Der Wind legte sich wie eine Form um ihren festen, wohlerhaltenen Körper. Ihr fester Körper stand fest auf dem Boden. Ich habe standgehalten. Ich habe dem Sturm widerstanden. Der Wind würde sie nicht davontragen. Aber etwas in ihr sehnte sich danach, davongetragen zu werden. Entschieden ist mein Blutdruck. Zu hoch. In Judejan war ein dumpfes Brausen. Es war eine Art Ohrensausen, das durch seinen ganzen Körper ging. Er trat ans Fenster und blickte über Rom. Einmal habe ich Rom beinahe beherrscht. Er hatte sogar den Mann beherrscht, der hier herrschte. Mussolini hatte vor Judejan Angst gehabt. Jetzt hat Rom mir einen räudigen Kader geschenkt. Eine Hure war Judejan davongelaufen. Ich kann sie nicht erschießen lassen. Eine Hure war ihm mit seinem Sohn davongelaufen, der ein römischer Priester war. Judejan konnte auch keinen Priester mehr erschießen lassen. Ich bin machtlos. Würde er kämpfen, um wieder zur Macht zu kommen? Der Weg ist lang. Jetzt gestand er es sich ein. Der Weg ist zu lang. Judejan sah das Ziel nicht mehr. Das Ziel verschwamm. Ein roter Nebel legte sich vor das Ziel. Eine Hure war Judejan entkommen. Aber eine nackte Jüdin drängte sich vor seinen Blick. Die Jüdin gehörte vor den Leichengraben. Aber noch triumphierte sie und verhöhnte Judejan. Sie erhebt sich nackt über Rom. Er sah sie in den Wolken. Der Bürgermeister von Rom verteilte die Preise. Er gab mir einen halben Preis für die Symphonie. Und ich war überrascht, dass er mir den halben Preis gab. Und ich dachte, das hat Kürenberg erreicht. Und ich war Kürenberg dankbar. Und ich dachte, mein Vater würde einen ganzen Tag stolz auf mich sein, weil der Bürgermeister mir den halben Preis verliehen hatte. Aber mein Vater würde nie begreifen, warum der Bürgermeister mich auszeichnete. Mir war das Geld des Preises willkommen. Ich würde nach Afrika reisen. In Afrika würde ich eine neue Symphonie schreiben. Vielleicht würde ich sie im nächsten Jahr in Rom den Engeln vorspielen. Die schwarze Symphonie des schwarzen Erdteils würde ich den weißen Engeln von Rom auf dem alten Götterhügel vorspielen. Mein Vater wird es nicht begreifen, dass man nach Afrika fährt, um die Wüste zu sehen und aus der Wüste Musik zu empfangen. Mein Vater ahnt nicht, dass ich der sehr devote Komponist der römischen Engel bin. Das Konzil hat Palestrinas Musik gebilligt. Der Kongress hat meine Musik anerkannt. Die Reveille weckte ihn nicht. Das Maunzen des Katers schreckte ihn auf. Judejans Kopf brummte. Das Wüstenvor war weit. Afrika war weit. Deutschland war noch weiter. Er erwachte mit einem schmerzenden Schädel in Rom. Mit schlaffen Gliedern, mit Wut, weil er überhaupt aufwachte. Hinter der Stirn schwankte das Bild des Raumes. Und Fuß und Schenkel bebten. Aber das Mannesglied war erregt, aufgeladen, blutvoll. Es brannte in unbefriedigter Gereiztheit. Er duschte, schrubbte sich ab. Jetzt ein Gepäckmarsch. Jetzt durchs Feld robben. Aber er schwitzte unter der Dusche. Er bekam die Haut nicht trocken gerieben. Immer wieder strömte Schweiß, glimmerte in kleinen Perlen. Julian japste nach Luft. Ich bin mit Laura verabredet. Das ist wichtig. Mochte sie auch mit Adolf geschlafen haben. Er brauchte sie, die eine Jüdin war und die keine Jüdin war. Er brauchte sie, um sich von peinlichen Visionen zu befreien. Er bestellte den schwarzen Gesandtschaftswagen, aber nach einer Weile kam ein Anruf des soldatischen Chauffeurs, der mit strammer Stimme, in der kein Gefühlston schwang, eine Reparatur des Wagens meldete, die erst am Abend fertig sein würde. Julian hatte die Stimme des Todes gehört. Er erkannte sie nicht. Er schimpfte. Julian machte noch immer der Atem zu schaffen. Zuweilen kam wieder der Nebel. Ein giftiger Nebel aus rotem Gas. Vielleicht wird ein solcher Nebel im nächsten großen Krieg um die Erde wehen. Kürenberg hatte mich in das schöne Restaurant an der Piazza Navona eingeladen. Er wollte meinen Preis mit mir feiern. Ich muss meine Frau entschuldigen. Sie wird nicht mit uns frühstücken. Ich verstand, dass Ilse Kürenberg nicht mit mir feiern wollte. Und ich begriff es. Das Restaurant war zu dieser Stunde noch leer. Und Kürenberg bestellte allerlei Seetiere, die wie kleine Ungeheuer auf unseren Tellern lagen. Und zu den Ungeheuern tranken wir einen trockenen Chablis. Es war unser Abschied. Ich muss nach Australien fliegen. Ich soll in Australien während der Saison den Ring dirigieren. Er saß vor mir, brach die Schalen der monströsen Seetiere, sog ihre wohlschmeckenden Kanäle aus. Und morgen würde er mit seiner Frau in der Luft sitzen und ein Luftdinner haben. Und übermorgen würde er in Australien speisen und seltsame Tiere des stillen Ozeans probieren. Die Welt ist klein. Kürenberg war mein Freund. Er war mein einziger wirklicher Freund. Aber ich verehrte ihn zu sehr, um wirklich freundschaftlich mit ihm umgehen zu können. Und so war ich still, wenn ich mit ihm zusammen war. Laura hatte keinen festen Freund. Und Adolf hatte sie enttäuscht. Der junge fremde Priester hatte sie doch enttäuscht. Sie war so froh gewesen mit ihm in der Nacht. Aber der Priester war weggelaufen. Er hatte die Sünde gescheut. Und Laura hatte geweint. Und jetzt hielt sie sich an die Alten. Julian hatte die blaue Brille abgenommen und sie erschrak vor seinen Augen. Sie waren blutunterlaufen und sie bebte zurück vor seinem tückisch gierigen Blick, vor der gesenkten Stierstirn, die auf sie zukam. Hast du Angst? Und sie verstand ihn nicht und lächelte. Aber es war kein volles Lächeln mehr. Und er warf sie auf das Bett. Sie hatte ihm diese Leidenschaft nicht zugetraut. Die Männer, mit denen sie für Geschenke schlief, die ein Mädchen so dringend braucht, waren sonst nicht so erregt. Es waren ruhige Sachen, die sich im Bett abspielten. Aber dieser warf sich wie eine Bestie über sie. Er spreizte ihre Glieder, zerrte an ihrer Haut. Und dann nahm er sie roh, ging roh mit ihr um, wo sie doch schmal und zart war. Er war schwer. Er lag schwer auf ihrem Leib, der so leicht und so gut zu umfassen war. Und Laura dachte, er stinkt nach Schweiß. Und er stinkt wie ein Bock. Wie ein dreckiger, gemeiner Ziegenbock im Stall stinkt er. Und sie rief, du tust mir weh. Aber Julian verstand sie nicht. Und es war auch gleichgültig, ob er sie verstand, denn es tat weh. Aber es tat schön weh. Ja, sie wollte jetzt diese Hingabe. Der Alte befriedigte sie. Der verheißungsvolle Fremde offenbarte sich in ungeahnter Weise. Sie drängte sich nun an ihn, steigerte seine Erregung. Bäche von Schweiß rannen von ihm, dem Bock, über ihren Leib, flossen über ihre Brust, sammelten sich in der kleinen Mulde ihres Bauches, brannten ein wenig, aber brannten nicht schlimm. Und der Mann war böse. Eine Jüdin! Du bist eine Jüdin! Sie verstand ihn nicht, aber ihr Unterbewusstsein verstand ihn. Als die deutschen Soldaten in Rom waren, hatte das Wort eine Bedeutung gehabt. Hebräer! Er legte die Hände um ihren Hals. Und das Wort Katholiko schien ihn auch zu entflammen in Wut und Begierde. Und am Ende war es gleich, Wut oder Begierde. Sie schwamm hinweg und er erschöpfte sich, röchelte und warf sich ermattet, erschlagen wie tot zur Seite. Laura lächelte schon wieder und sie streichelte das verschwitzte Haar seiner Brust, weil er sich so angestrengt hatte. Sie war ihm dankbar, weil er sich so angestrengt hatte. Sie war ihm dankbar, weil er sie befriedigt und ihr Lust geschenkt hatte. Sie stand auf und ging zum Waschtisch, um sich zu waschen. Julian hörte das Wasser plätschern und richtete sich auf. Wieder war der rote Nebel um ihn. Er sah Laura nackt im roten Nebel stehen. Und das schwarze Becken des Waschtisches war der schwarze Erdgraben, in den die Erschossenen fielen. Man muss die Jüdin liquidieren. Man hat den Führer verraten. Man hat nicht genug liquidiert. Er taumelte in seine Kleider. Sie fragte, willst du dich nicht waschen? Aber er hörte sie nicht. Er hätte sie auch nicht verstanden. In seiner Hosentasche lag Austerlitz schallgedämpfte Pistole. Gleich wird die Pistole alles entscheiden. Gleich wird gesäubert werden. Die Pistole wird wieder Ordnung schaffen. Er brauchte nur noch ein wenig Luft. Er keuchte und zitterte zu sehr. Er schwankte zum Fenster, riss es auf, beugte sich in die tiefe Straße, die voll von dichtem roten Nebel war. Die Straße war eng und auf ihrem Grund fuhren die Automobile, kreischten, ratterten, machten einen Höllenlärm und sahen wie kriechende Ungeheuer unter dem roten Nebel aus. Aber eine Lichtung bot sich nun in den Schwaden. Gerade vor seinem Blick eine Furt im Nebel. Und da stand am bis zum Boden reichenden geöffneten französischen Fenster des gegenüberliegenden großen Hotels Ilse Kürenberg. Das Aufhäusermädchen. Die Judentochter, die entkommen. Die Frau aus der Loge. Das Weib, das er nackt in der Nacht über Rom in den Wolken gesehen hatte. Ilse Kürenberg stand da in einem weißen Frisiermantel, ein wenig vom Fenster entfernt, aber er sah sie nackend. Nackend wie in der Nacht. Nackend wie die Frauen vor dem Leichengraben. Und Julian schoss das Magazin von Austerlitz' Pistole leer. Er schoss die Grabensalve. Diesmal schoss er eigenhändig. Diesmal befahl er nicht mehr. Befehle gelten nicht mehr. Man muss selber schießen. Und erst beim letzten Schuss fiel Ilse Kürenberg um. Und des Führers Befehl war vollstreckt. Adolf dachte an Lauras Lächeln, als er im Museum der Diokletianischen Thermen vor der kopflosen Aphrodite Anadyomene verweilte. Wie ihr Gesicht gewesen ist. Ob sie wie Laura gelächelt hat? Sie verwirrten ihn. Ringsum die kalten Leiber aus Marmor verwirrten ihn. Er weinte. Die alten Statuen sahen ihm mit tränenlosen Augen zu. Ich habe geschossen. Ich habe zur Endlösung beigetragen. Ich habe einen Führerbefehl erfüllt. Das ist gut. Und nun muss ich mich verstecken. Er taumelte über den Platz. Bei jedem Schritt hatte er das Gefühl, ins Bodenlose zu sinken, wegzugleiten, wegzugleiten für immer. Er musste in die Luft greifen, um sich an der Luft zu halten. Es ist noch nicht der Endsieg. Ich muss mich wieder verstecken. Ich muss wieder in die Wüste fahren. Nur dieser rote Nebel. Es war schwer, in diesem roten Nebel ein Versteck zu finden. Da ist Gemäuer. Da sind Ruinen. In Berlin hat er sich in Ruinen verkrochen. In Rom musste man Eintritt zahlen, wenn man sich in Ruinen verkriechen wollte. Julian zahlte den Eintritt für das Thermenmuseum. Er ging durch Gänge, ging eine Treppe hoch. Lauter Nackte standen im roten Nebel. Es ist wohl ein Puff, oder? Oder es ist eine Gaskammer. Das erklärt auch den roten Nebel. Ich bin in einer großen Gaskammer mit nackten Menschen, die liquidiert werden sollen. Aber dann muss ich hier nur rausgehen. Ich soll ja nicht liquidiert werden. Ich bin ja nicht nackend. Ich bin der Kommandeur. Die Höllenhunde haben das Gas zu früh angedreht. Julian kam in ein Zimmer. Das ist der Befehlsstand. Die Nebel lichteten sich. Es waren alte Spiegel da. Die Spiegel waren blind. Er sah in blinde Spiegel. Bin ich das? Er erkannte sich nicht. Da war ein blaurotes Gesicht. Das Gesicht war angeschwollen. Es sah wie das Gesicht eines Boxers aus, der viele Schläge erhalten hat. Die blaue Brille habe ich verloren. Ich brauche die blaue Brille nicht mehr. Aber da kam er vor einen klareren Spiegel. Da erkannte er sich. Das bin ich. Er stand vor einem Mosaikbild des Athleten. Es war sein Gesicht. Es war sein Nacken. Es waren seine Schultern. Es war ein Spiegelbild aus seiner besten Zeit, das ihn ansah. Er hatte in der Arena gestanden. Er hatte mit dem kurzen Schwert gekämpft. Er hatte viele umgelegt. Und da ist auch Benito. Er sah das Mosaik der Katze mit dem Vogel. Auch Benito hatte viele gefressen. Die Welt ist gar nicht so schlecht. Man hat viele umgelegt. Viele gefressen. Man kann zufrieden sein. Julian taumelte in den Garten. Nackte Weiber. Nackte Judenweiber. Verstecken sich hinter den Hecken. Es würde ihnen nichts nützen. Julian liquidierte auch durch Hecken. Hier muss ich durch. Und dann schlug er hin. Ist er tot? Sein Gesicht ist blau-rot. Adolf hatte ihn kommen sehen. Er hatte ihn mit Angst und Entsetzen kommen sehen. Und dann sah er, wie er hinschlug. Wie gefällt schlug er hin. Und Adolf rannte nun zu ihm, und der schwere Körper seines Vaters lag leblos da. Ein Museumswärter kam, und er rief noch einen zweiten Wärter herbei, und sie trugen Julian zu dritt in den Schuppen, in dem die Gipser die antiken Plastiken flicken, und sie legten ihn auf den Boden vor das Relief eines Sarkophags. Das Relief stellte einen Triumphzug dar, und hochmütige Römer hatten gedemütigte germanische Krieger an ihre Pferde gefesselt. Der Wärter ging, um mit der Sanitätswache des Bahnhofs zu telefonieren. Vater ist noch nicht tot. Da fiel Adolf das Wichtigste ein. Es gibt die Hölle, es gibt die Hölle, es gibt die Hölle. Und nun war keine Sekunde zu verlieren. Er rannte durch den Garten, rannte durch das Tor, er rannte in die Kirche Santa Maria degli Angeli. Pater, ich erbitte das Sterbesakrament für meinen Vater. Der Priester eilte. Er holte das heilige Öl und nahm Adolf zum Ministranten. Und sie eilten, so schnell es schicklich war, und die Billettkontrolleure ließen sie passieren, und die Wärter nahmen ihre Mützen ab, und die Gipser traten ehrfürchtig zur Seite. Julian lag leblos, aber er war nicht tot. Schweiß und Ausscheidungen liefen seiner Auflösung voran. Er purgierte. Er reinigte sich. Das Purgatorium ist das Fegefeuer. Hat er es schon erreicht? Julian lag in tiefem Koma. Niemand weiß, was in ihm vorgeht. Ob er nach Valhall reitet, ob Teufel ihn holen oder ob seine Seele aufjauchzt, weil die Rettung nun nah ist. Der Priester kniete nieder. Er schritt zur letzten Ölung und zur bedingungsweisen Lossprechung, bestimmt für den Fall der Bewusstlosigkeit. Der Priester berührte mit dem vom Bischof geweihten Öl Julians Augen, seine Ohren, seine Nase, den Mund und die Handflächen. Der Priester betete. Durch diese Salbung und seine gütige Barmherzigkeit verzeihe dir der Herr, was du durch Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Berühren gesündigt hast. Julian rührte sich nicht. Berührt es ihn nicht, was der Priester spricht? Julian rührte sich nie mehr. Er lag da und rührte sich nie mehr. Und der römische Priester empfahl ihn der Gnade Gottes. Und sein Sohn betete für den Vater in römischer Priestertracht. Zwei Sündboten des Feindes. Die Sanitäter kamen und der Arzt schloss ihm die Augen. Die Sanitäter waren feldgrau gekleidet und sie trugen Judean wie von einem Schlachtfeld. Die Zeitungen meldeten noch am Abend Judeans Tod, der durch die Umstände eine Weltnachricht geworden war, die aber niemand erschütterte. Der Tod in Rom. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Wolfgang Köppen. Die Rollen und ihre Darsteller. Erzähler Wolfgang Priegler. Siegfried Pfaffrath, Sebastian Blomberg. Gottlieb Judean, Thomas Thieme. Eva, seine Frau, Susanne Barth. Adolf, sein Sohn, Markus Meyer. Pfaffrath, Siegfrieds Vater, Peter Fitz. Anna, seine Frau, Regine Vergin. Kürenberg, Felix von Manteuffel. Ilse, seine Frau, Nina Petri. Ferner wirkten mit Heinrich Giskes, Falilou Seck, Sebastian Schindegger, Friederike Ott. Sowie Klaus Burger, Tuba, Frank Gradkowski, Altsaxophon und Kontrabassklarinette, Frank Heckel, Orchester-Sample-Produktion. Hermann Kretschmar, Synthesizer und Sampler unter Verwendung von Instrumentaleinspielungen von Michael Groß, Susanne Müller-Hornbach, Heinz Huber, Konrad Graf und Philipp Vendré. Besetzung Cordula Huth, Ton und Technik Helmut Becker und Julia Kümmel. Aufnahmeleitung Christoph Müller. Komposition Hermann Kretschmar. Bearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk und dem Südwestrundfunk aus dem Jahr 2009. Redaktion und Dramaturgie Manfred Hess.